Sicher war das Imperium durch seine Fähigkeit, Informationen nicht nur zu beschaffen, sondern auch schnell weiterleiten und entsprechend reagieren zu können, auswärtigen Reichsfeinden gegenüber taktisch und operativ im Vorteil. Militärische Brennpunkte ließen sich entschärfen, wenn es gelang, an der kritischen Stelle rasch Truppen zusammenzuziehen und so die nicht unbedingt numerische, aber doch qualitative Überlegenheit herzustellen. Strategisch waren die Kenntnisse, die man so erlangte, aber offenbar nur von begrenztem Wert. Rom wurde durch die Entwicklungen, die sich ab dem 1. und verstärkt ab dem 2. Jahrhundert nach Christus im Raum östlich des Rheins und nördlich der Donau anbahnten, völlig überrumpelt. Dass sich dort kleine sesshafte Stämme zu großen, hochmobilen Konföderationen unter charismatischen Führern vom Typus Marbot oder Arminius umgruppierten, von denen für das Imperium eine tödliche Bedrohung ausging, blieb den Römern offenbar lange Zeit völlig verborgen. Sie kannten anfangs nicht einmal die Namen der Stämme, die ihnen besonders im 3. Jahrhundert das Leben schwer machten. Dabei zeigt sich, woran es den Römern gebrach. Selbst dort, wo es ihnen gelang, Informationen zu beschaffen, waren sie nicht dazu imstande, mit wissenschaftlichen Methoden ein Lagebild zu erstellen. Und aus diesem Grund scheiterte das Imperium auch an der Aufgabe, eine umfassende Strategie gegen seine Feinde zu entwerfen. Pestilens Genus. Selbstverständlich wollten die Kaiser nicht nur wissen, was jenseits der Reichsgrenzen vor sich ging. An Gegnern herrschte schließlich auch im Innern kein Mangel. Immer wieder erschütterten Aufstände ganze Provinzen. Verschwörer trachteten dem Herrscher nach dem Leben. Selbst Privatfehden und interfamiliäre Reibereien konnten den Purpurträgern zum Verhängnis werden. Da war es das Beste, man sicherte sich ab, indem man Oppositionelle auskundschaftete und bei Zeiten unschädlich machte. Am besten funktionierte das, wenn es gelang, ihre Zirkel durch Geheimagenten zu infiltrieren. Diese Aufgabe übernahmen zunächst ebenfalls die für solche Tätigkeiten speziell ausgebildeten Speculatores, die ja in Rom auch die Funktion einer Leibwache hatten. Bereits Caesar hatte, während er in Gallien kämpfte, die Kundschafter dazu benutzt, Geheimaufträge in Rom auszuführen, wo er seine innenpolitischen Gegner zu beobachten und das Netzwerk seiner Freunde zu dirigieren hatte. Später schlüpften andere Spezialeinheiten in die Rolle einer Geheimpolizei, wobei das Wort eigentlich falsch gewählt ist, weil das römische Imperium eben kein moderner Staat war und weil ihm dessen Gewaltmonopol und Erzwingungsmittel schlicht fehlten. Die wichtigste mit den Aufgaben eines internen Überwachungsapparates betraute Gruppe waren ab ca. 100 nach Christus die Frumentarii. Ihr Name leitet sich von dem lateinischen Wort für Getreide ab, Frumentum. Entsprechend waren die Frumentarii zunächst Soldaten, deren Aufgabe darin bestand, Nahrungsmittel für die Armee zu organisieren, durch Kauf oder Requirierung von Getreide, das nicht nur für die römischen Soldaten das Grundnahrungsmittel schlechthin war. Wer Getreide beschaffen soll, hat Zugang zur militärischen Infrastruktur, auch zum Cursus Publicus. Er kommt viel herum und erhält Einblick in allerlei Dinge, die ihn eigentlich nichts angehen. Vielleicht aus diesem Grund beauftragte man die Frumentarii bald auch mit allerlei Geschäften, die mit ihrer Kernaufgabe nichts zu tun hatten. Statthalter nutzten Frumentarii für Botengänge und schickten sie auf geheime Missionen. Unter Domitian wurden die Spezialisten, die von ihren Legionen abgeordnet wurden, in den Castra Peregrina in Rom zusammengezogen, einem Lager auf dem Caelius, das der Unterbringung von Soldaten aus den Provinzen diente. Sie bildeten dort eine geschlossene Einheit, den Numerus Frumentariorum. Berichte darüber, dass die Kaiser sich der Frumentarii bedienten, um die auszuspionieren, die eigentlich ihre Mitbürger hätten sein sollen, finden sich verstreut über die Literatur. Die Historia Augusta, eine spätantike Sammlung nicht unbedingt zuverlässiger Kaiserbiografien, merkt in ihrer Hadrian Vita über den Kaiser an, er habe unablässig im Privatleben seiner Standesgenossen herumgeschnüffelt und zu diesem Zweck die Frumentarii eingespannt. Die Vita führt auch gleich ein Beispiel an. Hadrian bekommt Wind vom Streit eines Senators mit seiner Gattin, die sich darüber beschwert hat, ihr Mann habe dauernd den Bädern und allen möglichen Genüssen gefrönt und sei nie zu Hause gewesen. Als der Mann beim Kaiser Urlaub beantragt, macht der ihm Vorhaltungen und erinnert ihn an seine Vergnügungssucht. Darauf der Senator zu Hadrian: »Hat denn meine Frau dir dasselbe geschrieben wie mir?« Auch in anderen Viten der Historia Augusta wird die Bezeichnung Frumentarii verwendet, wenn die Kaiser Spitzel damit beauftragten, die Untertanen auszuhorchen. Der kurzlebige Kaiser Macrinus etwa soll Frumentarii befohlen haben, ihre Nase in die Privatangelegenheiten von Kameraden zu stecken. Unter anderem kam so ans Tageslicht, dass Soldaten eine sexuelle Beziehung mit der Magd des Hauses unterhalten hatten, in dem sie einquartiert waren. Und Gallienus wurde durch Frumentarii zugetragen, Claudius, einer seiner fähigsten Generäle, habe hinter seinem Rücken gelästert, er sei ein rechter Lüstling. Gallienus sei bestürzt gewesen. Er fürchtete wohl, Claudius könne belastendes Material gegen ihn sammeln, um eine Usurpation gegen ihn anzuzetteln. Deshalb habe er den Soldaten damit beauftragt, Claudius durch seine Offizierskollegen besänftigen zu lassen. Außerdem habe er ihm Geschenke mit auf den Weg gegeben, um ihn milde zu stimmen. Die Vita gibt vor, aus einem Originalbrief zu zitieren, und nennt große Mengen Tafelgeschirr aus Gold und Silber, ferner wertvolle Kleidung, darunter parthische Schuhe und ein Taschentuch aus dem phönizischen Sarepta, sowie die stattliche Summe von 450 Aurei. Nicht nur in der notorischen Historia Augusta firmieren Elite-Soldaten als Schnüffler. Nach Auskunft des bithynischen Senators und zweimaligen Konsuls Cassio Dio, der im 3. Jahrhundert nach Christus eine Geschichte Roms schrieb, stiegen unter Caracalla zwei Offiziere namens Ulpius Julianus und Julianus Nestor zu Prätorianerpräfekten auf. Sie hatten zuvor als Kommandanten der Castra Peregrina gedient, wo die Frumentarii einquartiert waren und sich das Vertrauen des Kaisers durch ihre Spitzeldienste erworben. Etliche Kaiser bedienten sich entsprechend qualifizierter Soldaten als rollende Exekutionskommandos. Nachdem Septimius Severus nach einjährigem Bürgerkrieg seinen Rivalen Pescennius Niger besiegt hatte, galt es, mit dem in Britannien residierenden Clodius Albinus einen zweiten Usurpator auszuschalten. Um einen weiteren Bürgerkrieg zu vermeiden, entschloss sich Severus, als Kuriere getarnte Killer nach Britannien zu senden, um Albinus zu beseitigen. Der griechische Text bei dem ebenfalls im 3. Jahrhundert schreibenden Zeithistoriker Herodian ist nicht ganz eindeutig, aber vermutlich handelt es sich um Frumentarii, die den Usurpator bei der Übergabe der Briefe erdolchen sollten und zur Sicherheit noch Gift mitführten, das sie ihm bei der nächstbesten Gelegenheit ins Essen mischen sollten. Doch Albinus war misstrauisch und roch den Braten. Die Abgesandten aus Rom wurden entwaffnet und gefoltert, worauf sie die sinistren Pläne ihres Dienstherrn preisgaben. Severus musste doch noch gegen Albinus ausrücken. Der neuerliche Bürgerkrieg zog sich 2 Jahre hin, bevor Albinus geschlagen war. Wir sollten uns hüten, solche verstreuten und auch nicht über jeden Zweifel erhabenen Informationen überzubewerten. Eine organisierte, mit modernen Diensten vergleichbare Geheimpolizei waren die Frumentarii nicht. Das hätte jenseits der Möglichkeiten des rudimentären Staates gelegen. Eher wohl waren sie Soldaten mit einem breiten Aufgaben- und Fähigkeitsportfolio, zu deren Profil eben auch das Schnüffeln in den Angelegenheiten anderer Leute gehörte, vor allem ihrer eigenen Kameraden und der Bessergestellten. Hier schien der Grundsatz zu gelten, dass Vertrauen gut, aber Kontrolle besser ist. Einen möglichen Hinweis darauf, dass sich die Frumentarii keiner besonderen Popularität erfreuten, liefert Aurelius Victor, ein um 360 nach Christus schreibender Verfasser einer knappen Darstellung der römischen Geschichte. Victor bezeichnet die Truppe als Pestilens Genus, schädliche Typen, und lobt einen Kaiser, Constantius, für seine Entscheidung, die Frumentarii abzuschaffen. Vermutlich ist damit Constantius der Erste gemeint, der Vater Konstantins des Großen. Wir wüssten zu gerne, ob die Soldaten aus den Castra Peregrina allgemein so verhasst waren, wie es Victor anzudeuten scheint, oder ob der Geschichtsschreiber eventuell selbst schlechte Erfahrungen mit den Zuträgern des Kaisers gemacht hatte. Victor teilt uns aber auch mit, die Frumentarii seien den Agentes in Rebus späterer Zeiten Similimi, ganz und gar ähnlich. Wurde in diesem Falle also ein Etikettenschwindel betrieben und eine verhasste Truppe den Untertanen durch Umbenennung schmackhaft gemacht? Wer waren die Agentes in Rebus? Der Name dieser wohl bereits unter Diokletian aufgestellten Einheit sagt wenig aus. Er heißt so viel wie Generalbevollmächtigte. Tatsächlich scheint aber, wie schon bei ihren Vorläufern, den Frumentarii, ihr Aufgabenspektrum nicht ganz klar umrissen gewesen zu sein. Anders als die Frumentarii waren sie aber nicht den Prätorianerpräfekten unterstellt, sondern in einer eigenen Einheit, spätantik Schola genannt, organisiert. Sie waren zwar Soldaten, die wie Angehörige der Kavallerietruppe besoldet wurden, zugleich aber auch der in der Spätantike stark expandierenden kaiserlichen Verwaltung zugeordnet, also gewissermaßen Kommissköpfe und Bürokraten in einem. Ursprünglich hatten die Agentes die Aufgabe, für den Kaiser und die Provinzverwaltungen vertrauliche Dienstsachen zu befördern. Weil sie deshalb zu den eifrigsten Benutzern des Cursus Publicus zählten, wurden ausgewählte Agentes als Curiosi, Wissbegierige, zusätzlich mit der Aufsicht über das Postsystem betraut. Vor allem sollten sie darüber wachen, dass kein Missbrauch mit dem Cursus Publicus getrieben wurde. Als Vielreisende waren sie in einer idealen Position, um über Auffälligkeiten in den Provinzen Bericht zu erstatten und gegen Gesetzesverstöße auch einzuschreiten. Genau diese Aufgabe wurde ihnen per Gesetz übertragen. Der Codex Theodosianus, der im 5. Jahrhundert nach Christus den ersten spätantiken Anlauf zur Rechtskodifikation darstellte, enthält ein Edikt des Kaisers Constantius II., das vorsah, die Agentes in Rebus sollten ihrem Kaiser nichts von dem verschweigen, was sie im Staat beobachteten. Quae geri in re publica videritis. Außerdem sollten sie die Täter ihrer gerechten Strafe zuführen. Ammianus Marcellinus verdanken wir einen Eindruck von ihrer Vorgehensweise. Die Szene spielt in der Stadt Sirmium in der Provinz Pannonia Secunda, im heutigen Serbien. Der Statthalter Africanus richtet ein Gala-Diner aus und einige Gäste haben am späten Abend längst einen über den Durst getrunken. Wie so oft lockert der Alkohol die Zunge und die Herren geben zum Besten, was sie von Constantius II. Und seiner Regierung halten, nämlich nichts. Sie kritisieren eine Politik, die sich ihrer Meinung nach gegen das Volk richtet, und denken laut über einen Regierungswechsel nach. Was sie nicht wissen, ihnen hört ein gewisser Gaudentius zu, agens in rebus und in Ammianus Urteil so nassforsch wie dämlich. Dieser Gaudentius berichtet das Gehörte sogleich seinem Vorgesetzten Rufinus, Stabschef des Prätorianerpräfekten für Illyricum, Italien und Afrika, somit ein hohes Tier. Flugs begibt sich Rufinus an den Hof in Mailand und meldet die Vorkommnisse dem Kaiser, den er noch zusätzlich gegen die Missetäter aufhetzt. Es kommt, wie es kommen muss. Africanus und alle seine Gäste werden in Gewahrsam genommen, nach Mailand verfrachtet und brutal gefoltert. Immerhin richtet man sie nicht hin. Agentes in Rebus genossen zahlreiche Privilegien, vor allem Steuerbefreiung und die Benutzung des Cursus Publicus. Ihre Offiziere hatten sich nicht vor gewöhnlichen Gerichten zu verantworten und die Principes, genannten Kommandeure, erhielten bei Ablauf ihrer Dienstzeit eine Statthalterschaft, später sogar einen Sitz im Senat. Entsprechend groß war der Zulauf und die Einstellungskriterien mussten immer weiter verschärft werden, bis der Kaiser selbst sein Placet geben musste. Hatte Julian die Zahl der Agentes in Rebus drastisch auf 17 reduziert, so dienten später allein im Osten über 1000 von ihnen. Allerdings blieben die Fähigkeiten der Kaiser, ihre Untertanen auszuspähen, auch mit diesem Sicherheitsapparat begrenzt. Fürchten mussten die Agentes vor allem hohe Militärs, die Spitzen der Verwaltung, sowie die imperialen und lokalen Eliten, Leute, auf die es ankam im Reich der Römer, während dem gemeinen Mann auf der Straße durch die Agenten des Kaisers wohl kaum Ungemach drohte. Maschinen des Briareus. Der Krieg ist bekanntlich der Vater aller Dinge, ein Innovationsmotor erster Güte, ohne den viele Erfindungen gar nicht oder viel später gemacht worden wären. Deshalb lohnt es sich, am Schluss dieses Kapitels noch einmal auf ihn zurückzukommen. Schon der römische Kriegstheoretiker Vegetius riet militärischen Befehlshabern davon ab, sich mit gleichwertigen Gegnern in offener Feldschlacht zu messen. Viel besser sei es, aus dem Hinterhalt zu agieren, das Überraschungsmoment zu nutzen, Zeit und Raum für die eigenen Zwecke arbeiten zu lassen, kurz auf Asymmetrie statt auf Symmetrie zu setzen. Informationen sind, wie zu sehen war, eine wichtige Ressource bei der Gewinnung von Asymmetrie, doch nicht nur mit ihnen lässt sich das Gleichgewicht durchbrechen, das geht auch mit Waffen. Je größer die technologische Überlegenheit einer Seite und je besser es ihr gelingt, das eigene Arsenal vor dem Gegner geheim zu halten, desto größer der Vorteil. Die Suche nach Geheimwaffen führt uns noch einmal in die Zeit des Hannibalkrieges zurück, nach Sizilien, wo Syrakus unter seinem König Hieron lange das Bündnis mit den Römern gepflegt hatte. Nach Hierons Tod 215 vor Christus suchten seine Nachfolger den Schulterschluss mit Karthago, wodurch Sizilien abermals für ein paar Jahre zum Kriegsschauplatz wurde. Die Römer schickten einen ihrer besten Männer, Marcus Claudius Marcellus, genannt das Schwert Roms, um die Unbotmäßigen zu zähmen. Doch das Unterfangen erwies sich als unerwartet kompliziert, denn Syrakus war von starken Mauern geschützt, in denen es obendrein noch einen der klügsten Köpfe seiner Zeit beherbergte, den Mathematiker, Physiker und Erfinder Archimedes. Archimedes hatte nämlich Apparaturen konstruiert, deren einziger Zweck es war, den Römern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die Römer versuchten mit ihren Belagerungsmaschinen die Stadtmauern von Syrakus zu knacken, an denen sich 200 Jahre zuvor, im Peloponnesischen Krieg, bereits die Athener die Zähne ausgebissen hatten. Katapulte und Schleudern aller Art ließen Steine und Pfeilhagel auf sie niederregnen. Archimedes hatte die Geschütze so kalibriert, dass sich die Zielentfernung stufenlos regulieren ließ und tote Winkel vermieden wurden. Auch von der Seeseite versuchte Marcellus, die Hafenstadt mit eigens für die Erstürmung der Befestigungen konstruierten Kähnen anzugreifen. Doch gigantische Kräne mit Greifarmen fischten die schweren Fahrzeuge aus dem Meer, als wären es Nussschalen. Ein furchtbares Schauspiel, wenn die Besatzung aus dem Boot gerissen und in alle Himmelsrichtungen geschleudert wurde, kommentiert Plutarch, Verfasser einer Marcellus-Biografie und Autor von insgesamt 44 Parallelviten großer Griechen und Römer. Angesichts der Verluste, die Syrakus dem römischen Heer dank der Tüfteleien des Mathematikers zufügte, rief ein frustrierter Marcellus aus: »Hören wir endlich auf, gegen diesen geometrischen Briareus zu kämpfen, der unsere Schiffe wie Tassen benutzt, um Wasser aus dem Meer zu schöpfen.« Briareus war ein Riese der griechischen Sage. Am Ende bezwangen die Römer Syrakus, allem archimedischen Erfindungsreichtum zum Trotz. Für das Jahrhundertgenie endete die Episode tragisch, denn ein römischer Soldat erschlug ihn, während er Skizzen in den Sand zeichnete, auf denen der Legionär achtlos herumtrampelte. »Störe meine Kreise nicht«, waren die letzten Worte des Mathematikers, dem Syrakus sein Arsenal todbringender Wunderwaffen verdankte. Die byzantinischen Geschichtsschreiber Johannes Zonaras und Johannes Tzetzes, denen noch das gesamte, an dieser Stelle verlorene Geschichtswerk des Cassius Dio vorlag, dichten Archimedes sogar noch eine weitere Wunderwaffe an. Der Erfinder habe nämlich mit Hilfe von Hohlspiegeln eine Strahlenwaffe konstruiert, mit der er die römischen Schiffe in Brand gesetzt habe. Das Prinzip war antiken Physikern geläufig, aber die Spiegelkanone hat vermutlich nur in den Köpfen einiger fantasiebegabter Autoren existiert. Dass Archimedes Spiegel von genügender Größe bauen konnte, erscheint kaum vorstellbar, und vor allem weiß Polybios, der mit Abstand zuverlässigste Gewehrsmann zum Zweiten Punischen Krieg, nichts von Schiffen, die durch gebündeltes Licht in Brand geschossen wurden. Dafür verdanken die Römer, wenn man dem griechischen Historiographen glauben darf, ihren Sieg im Ersten Punischen Krieg ebenfalls einer Geheimwaffe. Laut Polybios waren die Römer am Vorabend ihrer ersten Auseinandersetzung mit Karthago eingefleischte Landratten, die mit dem nassen Element kaum Erfahrung hatten. Deshalb hätten sie sich anfangs schwer getan, der haushoch überlegenen Flotte des Gegners Paroli zu bieten. 260 vor Christus allerdings gelang dem Konsul Gaius Duilius mit seiner schon angeschlagenen Flotte bei Mylai ein so eindrucksvoller wie unverhoffter Sieg über ein zahlenmäßig überlegenes karthagisches Geschwader. Polybios behauptet, die Römer hätten ihre Schiffe, weil sie auch im Schiffbau ohne jede Erfahrung dastanden, einem erbeuteten karthagischen Fünfruderer nachgebaut. Entscheidend für den Sieg aber sei eine Vorrichtung am Bug der römischen Schiffe gewesen, die er als genuin römische Innovation bezeichnet. Der Corvus, Rabe, war eine Enterbrücke, die an der Spitze mit einem Dorn bewehrt wurde. Der bohrte sich, wurde die Brücke herabgelassen, in die Planken des gegnerischen Schiffes und ermöglichte den Soldaten, es trockenen Fußes zu entern. Die Römer hatten den See zum Landkrieg gemacht, in dem sie sich seit Generationen zu Hause fühlten. So jedenfalls will Polybios uns glauben machen. Doch was, wenn alles ganz anders war? Womöglich nämlich ist der Corvus genauso eine Ausgeburt historiographischer Fantasie wie die Archimedes zugeschriebene Spiegelwaffe. Polybios hat große Anstrengungen unternommen, aus den Römern blutige Anfänger im Seekrieg zu machen, in durchsichtiger Absicht. Als Neulingen auf dem Meer traut man ihnen nicht zu, dass sie es riskiert haben sollen, einen Konflikt um die kleine Stadt Messana zum großen Krieg um Sizilien auswachsen zu lassen. Und nichts würde besser als das römische Fremdeln mit allem Maritimen beglaubigen, als eine Apparatur, die den Seekrieg zum Landkrieg umfunktionierte. Sollte es ihn je gegeben haben, verschwand der Corvus jedenfalls schnell wieder in der Versenkung. Wenn nicht alles täuscht, müssen wir aber wohl auch diese Geheimwaffe im Kapitel Fake News abheften. Höchst real hingegen waren andere, nicht minder staunenswerte Waffen, mit denen das Imperium seine Feinde das Fürchten lehrte. Zwar war die Artillerie aus Katapulten und Torsionsgeschützen, die auch die Syrakusaner im Belagerungskampf eingesetzt hatten, keine Erfindung der Römer, doch entwickelten sie die Mechanik dieser Waffen zur Perfektion. Torsionsgeschütze, von den Römern Onaga und später Scorpionis genannt, waren mechanische Waffen, die ihre Kraft durch das Verdrehen eines Seilbündels aus Rosshaar gewannen. Beim Drücken des Abzugs wurde die gespeicherte Energie mit einem Schlag freigesetzt. Sie übertrug sich über Sehnen und den Spannrahmen auf einen Schieber, der das Geschoss, einen Bolzen oder Pfeil, nach vorne schnellen ließ. Nach dem Prinzip einer Armbrust funktionierte die Ballista, die aber vor allem Steine und Bleikugeln, seltener auch Pfeile, auf einer ballistischen Schussbahn dem Feind entgegenschleuderte. Solche Waffen, die das Heer mit sich führte, mit dem Kaiser Maximinus Thrax 235 nach Christus am Harzhorn in Ostniedersachsen Germanen schlug, hatten eine verheerende Wirkung. Zu jeder Legion gehörte eine Artillerieabteilung mit 60 Torsionsgeschützen und etlichen Ballistae. Die zweiköpfige Bedienungsmannschaft konnte mit dem Scorpio bis zu 5 Pfeile pro Minute verschießen und damit Ziele in einem Entfernungsbereich zwischen 50 und 150 Meter sicher und mit hoher Durchschlagskraft treffen. Die maximale Reichweite lag deutlich über 400 Meter. Auf den Gegner prasselte also ein wahrer Hagel von 200 bis 300 Pfeilen pro Minute nieder, bevor er der Gefahr überhaupt gewahr wurde. In der Spätantike wurden die Geschütze sogar noch weiter perfektioniert und um eine Automatik ergänzt, die es erlaubte, mit einer einzigen Drehbewegung Pfeile abzuschießen, nachzuladen und den Rahmen erneut zu spannen. Mit diesem Arsenal gelang es der römischen Armee, auch zahlenmäßig weit überlegene Gegner wirkungsvoll abzuschrecken. Verständlich also, dass Kaiser und Armeeführung kein Interesse daran hatten, die Technologie in falsche Hände geraten zu lassen. Bereits in der frühen Kaiserzeit unterhielt jede Legion eine Werkstatt, Fabrika, in der die Waffen für den Eigenbedarf hergestellt und repariert wurden. Unter Diokletian wurden die Fabrikae zu großen staatlichen Rüstungsschmieden zusammengefasst, den einzigen wirklichen Großbetrieben im Produktionssektor, die das römische Imperium kannte. Dadurch war die Geheimhaltung weitgehend gewährleistet. Davon, dass Reichsfeinde versucht hätten, römische Waffentechnologie auszuspähen, erfahren wir nichts. Was nicht heißt, dass es nicht versucht wurde. In der Spätantike lagerte die größer gewordene Armee aber Teile der Rüstungsproduktion in private Unternehmen aus, und offenbar nahmen es einige Fabrikanten mit den Antiproliferationsgesetzen nicht so genau. Sie lieferten die begehrte Technologie an jeden, der bereit war zu zahlen. Deshalb erließ Justinian 539 nach Christus ein Gesetz, das Privatunternehmern die Herstellung fast aller Waffen untersagte. Aufgelistet werden neben Pfeilen, Bogen, Schwertern, Rüstungen, Panzern und Schilden auch Missibilia, der Oberbegriff für sämtliche Kriegsmaschinen der Artillerie. Doch die antiken Ingenieure des Todes verließen sich nicht allein auf die fatale Wirkung von Scorpionis und Ballistae. Auch Chemiewaffen gehörten zum Arsenal antiker Streitkräfte. In der Grenzfestung Dura Europos wurden römische Legionäre 256 nach Christus selbst Opfer eines Giftgasangriffs. Die Stadt durchstand zu diesem Zeitpunkt gerade die zweite Belagerung durch die persischen Sassaniden. Um die römischen Befestigungen zu überwinden, gruben die Perser einen Tunnel unter dem Wall hindurch, der Dura Europos schützte. Die Römer, denen die Aktivitäten der Belagerer nicht verborgen blieben, trieben aus der Stadt einen zweiten Stollen voran, um die Arbeiten zu sabotieren. Kaum war der Durchbruch geschafft, rannten die Legionäre direkt in eine Giftwolke, die persische Soldaten in ihrem Tunnel mit Stroh, Bitumen und Schwefel freigesetzt hatten. Mindestens 19 Römer fanden bei der Attacke den Tod. Dura Europos fiel wenig später an die Perser, wurde zerstört und aufgegeben. Kapitel 5: Verbotene Substanzen von Giftmischerinnen und Drogendealern. Der Krieg war bei weitem nicht das einzige Anwendungsgebiet für toxische Mittel. Gern wählte man auch im Altertum Gift, um unliebsame Zeitgenossen vom Leben zum Tod zu befördern. Der Athener Philosoph Sokrates starb durch den Schierlingsbecher, der römische Kaiser Claudius angeblich an einem Ragout aus Giftpilzen und die ägyptische Königin Kleopatra, mit der nacheinander Cäsar und Marcus Antonius liiert waren, entweder an einem Schlangenbiss oder an einer vergifteten Haarspange. Nicht jeder freilich, der zu einer verbotenen Substanz griff, wollte Mord oder Selbstmord begehen. Halluzinogene erfreuten sich in der Antike ebenso großer Beliebtheit wie heute, und längst nicht nur dem Alkohol waren viele verfallen. Paranoia. Wenn es einen undankbaren Job am Hof des Königs Mithradates des VI. Eupator von Pontus gab, dann war es der des Vorkosters. Der König war kein Feigling. 88 vor Christus ließ er in Kleinasien 80.000 Römer und Italiker umbringen, um dem Hass, der sich dort gegen die Herren vom Tiber und vor allem ihre Steuereintreiber angestaut hatte, ein Ventil zu schaffen. Unmittelbar nachdem er 120 vor Christus im zarten Alter von 11 Jahren König des kleinasiatischen Landes geworden war, schlug er sich ins Gebirge durch und führte 7 Jahre lang ein einsames Hirtenleben, um den Mordplänen der Königin zu entgehen, seiner eigenen Mutter. 3 Kriege brach er gegen das mächtige Rom vom Zaun, und jedes Mal gelang es ihm, die Republik in Angst und Schrecken zu versetzen. Nein, an Mut mangelte es Mithridates ganz gewiss nicht. Dennoch verfolgte ihn lebenslang panische Angst davor, vergiftet zu werden. Sein Vater, Mithradates V. Euergetes, war 120 vor Christus auf einer Hochzeitsfeier vergiftet worden. Die Täter wurden nie gefasst. Steckte Laodike, die Frau des Euergetes und Mutter Eupators, eine seleukidische Prinzessin mit eigenen Machtambitionen, hinter dem Anschlag? Für solche Ranküren gab es grausige Präzedenzfälle, von denen Alexanders Mutter Olympias nur der berühmteste war. Gerüchte behaupteten hartnäckig, sie habe für den vorzeitigen Tod ihres Gatten Philipp gesorgt. Wollte vielleicht Laodike auf diese Weise sicherstellen, dass ihr Lieblingssohn Chrestos die Nachfolge antrat und nicht Mithradates? Der Historiograf Justin, der irgendwann im 3. Jahrhundert die heute verlorene Weltgeschichte des augusteischen Geschichtsschreibers Pompeius Trogus zu einer Kurzfassung zusammenschrieb, berichtet, Mithradates habe bereits in jugendlichem Alter mit allen möglichen Antidota herum experimentiert, um sich gegen Vergiftung zu wappnen. Er habe auf diese Weise eine Reihe von Mordversuchen vereitelt. Der Grammatiker Aulus Gellius informiert uns, dass in Pontus eine Entenart lebte, die sich hauptsächlich von Giftpflanzen ernährte. Mithradates, der sich in pharmazeutischen Fragen bestens auskannte, habe das Blut dieser Enten mit einem Extrakt aus antidotischen Heilpflanzen gemischt und daraus Tabletten hergestellt, von denen er jeden Tag eine eingenommen habe. So sei er vor jedem Gift sicher gewesen, das ihm Attentäter in die Mahlzeit hätten mischen können. Gellius behauptet sogar, der König habe sich einen Spaß daraus gemacht, vor Publikum absichtlich tödliche Dosen irgendeines Giftes zu schlucken, das ihm dank gründlicher Prophylaxe nicht das Geringste habe anhaben können. Gellius nennt sogar den Gewährsmann für diesen Bericht, Linnaeus, einen Freigelassenen des Pompeius, des Generals, der 64-63 vor Christus für Rom den Sieg im 3. Mithradatischen Krieg errang. Der im 2. Jahrhundert nach Christus schreibende Arzt Galen, der umtriebigste Fachschriftsteller der gesamten Antike, führt Mithradates gemeinsam mit Attalos III., dem 133 vor Christus gestorbenen letzten König von Pergamon, als Autorität für die Erforschung von Gegengiften an. In seiner Schrift »Über die Gegengifte« rühmt er ihn für die Erfindung des Mithridateion, eines universellen Antidots. Solche Allheilmittel nannten die Griechen Theriakon, Tiertrank. Wie Attalos habe Mithradates mit seinen Giftkräutern an Strafgefangenen als menschlichen Versuchskaninchen herumexperimentiert, um die Wirksamkeit des Theriak zu testen, in der Hoffnung, so ein Gegenmittel gegen alle toxischen Substanzen gewinnen zu können. Das Mithridateion mag Wunder bewirkt oder eher niemals existiert haben. Sicher ist nur, dass antike Wissenschaftler fest davon überzeugt waren, es müsse möglich sein, ein universell wirkendes Antidot zu brauen. Plinius der Ältere, dessen Naturgeschichte das Nachschlagewerk schlechthin für das Wissen der Römer um die Natur ist, führt neben dem Mithridateion ein schon bei Homer genanntes Theriak namens Moly sowie die Pflanzen Skordion, Lachenknoblauch und Tausendgüldenkraut als Heilmittel an, die gegen alle möglichen, durch künstlich fabrizierte Gifte hervorgerufene Erkrankungen wirksam seien. Pompeius soll die Schriften des pontischen Königs nach Rom gebracht haben, wo noch in späteren Zeiten unzählige Ärzte versuchten, hinter das Geheimnis seiner Formel zu kommen. Vor welchen Giften Mithradates so panische Angst hatte und welche er seinem Theriak beimischte, verraten uns die Quellen nicht. Die Antike wusste um die toxische Wirkung vieler Kräuter wie Schierling, Bilsenkraut, Eibe, Alraune, Oleander oder Eisenhut, von Giftpilzen ganz zu schweigen. Bekannt waren aber auch mineralische Gifte wie Arsen, Schwefel- und Quecksilberverbindungen sowie Bleiweiß, alles Stoffe, die in Pontos vorkamen und dort abgebaut wurden. Gern genutzt wurden schließlich giftige Tiere wie Spinnen und vor allem Schlangen. Von Kleopatra heißt es, wie bereits erwähnt, sie habe ihren Selbstmord durch den Biss einer Viper herbeigeführt, die sie in ihre Zelle geschmuggelt hatte. Möglicherweise experimentierte Mithradates mit Arsen und erkannte so, dass langsame Gewöhnung gegen das Gift immun macht. Jedenfalls gelang es ihm, gegen die toxische Wirkung etlicher Substanzen unempfindlich zu werden. Als er, von Pompeius besiegt, von den Römern in die Enge getrieben und von seinem Sohn Pharnakes herausgefordert, als alter Mann seinem Leben durch Gift ein Ende habe setzen wollen, soll dieser Plan misslungen sein, weil sein Körper durch die jahrzehntelange dosierte Einnahme von Gegengiften eine Resistenz gegen alle möglichen toxischen Substanzen aufgebaut hatte. In Qualen sterben. Mithradates starb im, für antike Verhältnisse, recht hohen Alter von fast 70 Jahren. Nicht allen war dieses Glück beschieden und längst nicht jeder hatte sich so gut gegen Giftanschläge gewappnet wie der pontische König. Immer dann, wenn jemand eines plötzlichen Todes starb, machten Gerüchte die Runde, Gift sei im Spiel gewesen. Livia soll zahlreiche Verwandte ihres Mannes mit Hilfe von toxischen Mitteln beseitigt haben, vom jüngeren Drusus, dem Sohn des Tiberius heißt es, der Prätorianerpräfekt Sejan habe ihn vergiftet. Caligula soll Gift regelrecht gesammelt haben, Nero etliche seiner Gegner mit Gift aus dem Weg geräumt, Domitian seinen Bruder Titus und Hadrian seine Frau Sabina vergiftet haben. Ein gewisser Asprenas soll zu einem Bankett geladen haben, worauf 30 seiner Gäste an dem Gift starben, das er ihnen serviert hatte. Römische Kaiser ließen aus gutem Grund Vorsicht walten und ihr Essen von Prägustatores vorkosten, aber hundertprozentige Sicherheit ließ sich so nicht gewinnen. Manchmal waren es ausgerechnet die Vorkoster, die ihrem Brötchengeber zum Verhängnis wurden. Das mutmaßlich prominenteste Giftmordopfer der Epoche war der Kaiser Claudius. Claudius hatte das Imperium nach dem vierjährigen Schreckensregiment seines Neffen Caligula recht tüchtig verwaltet, hatte Britannien für das Imperium erobern lassen, etliche Provinzialen zu Senatoren und noch viel mehr Nichtrömer zu Römern gemacht. Claudius war der erste Manager an der Spitze des Imperiums, der seine Freigelassenen, so loyale wie kompetente Männer, zu Ressortchefs gemacht hatte. Die große Schwäche des körperbehinderten, stotternden Monarchen waren die Frauen. Seine Messalliance mit Messalina, der eigenen Nichte, war notorisch. Der Kaiser lernte rein gar nichts aus der Katastrophe dieser Ehe 49 nach Christus, nur ein Jahr nach Messalinas Sturz, heiratete er Agrippina, eine Tochter des Germanicus, und somit eine weitere Nichte. Die Quellen schildern Agrippina, anders als ihre Vorgängerin, nicht als krankhafte Nymphomanin, aber in puncto Machtgier stellte sie Messalina womöglich noch in den Schatten. Der Ehrgeiz der neuen Kaiserin richtete sich auf ihren bei der Hochzeit gerade 12-jährigen Sohn aus erster Ehe, Nero. Er, so lautete der Beschluss der Mutter, sollte Claudius dereinst in der Herrschaft nachfolgen. Im Weg stand diesem Plan allein Britannicus, der 41 nach Christus geborene Sohn des Claudius von Messalina. Zwar gelang es Agrippina, durch geschicktes Manipulieren den Kaiser seinem Sohn zu entfremden und dazu zu bringen, Nero zu adoptieren, doch plagte sie stets die Furcht, Claudius könne sich eines Besseren besinnen und ihren Sohn im letzten Moment ausboten. War nicht Blut dicker als Wasser? Und war es nicht unter diesen Umständen das Beste, nichts dem Zufall zu überlassen und Claudius zu entsorgen, bevor er sein Testament ändern konnte? Die erhoffte Gelegenheit bot sich, als Claudius 54 nach Christus schwer erkrankte. Der Kaiser begab sich, der Bäder und des angenehmen Klimas wegen, in die Küstenstadt Sinuessa, südlich von Rom. Agrippina war fest entschlossen, dem Leben ihres Gatten durch Gift ein Ende zu setzen. Nur, wie sollte sie es anstellen? Sie fürchtete, eine schnell wirkende Substanz könne sie verraten, während ein schleichendes Gift Claudius unter Umständen Gelegenheit zum befürchteten Sinneswandel geben würde. Tacitus und Cassius Dio berichten übereinstimmend, Agrippina habe über Locusta, eine stadtbekannte, bereits einschlägig vorbestrafte Giftmischerin, ein sicher wirkendes Gift beschafft und es den Vorkoster Halotus in die für Claudius bestimmte Mahlzeit träufeln lassen. Cassius Dio weiß obendrein zu berichten, Agrippina habe selbst von dem Gericht gegessen, aber sichergestellt, dass Halotus nur Claudius die vergiftete Portion servierte. Es habe sich um ein Pilzgericht gehandelt. Sueton liefert noch eine zweite Version, nach der Agrippina ihrem Mann ein Ragout aus Giftpilzen vorsetzte. Pilze seien die Leibspeise des Kaisers gewesen. Noch eine dritte Variante der Geschichte tischt uns der Biograf auf. Claudius habe sich nach dem Genuss der vergifteten Speise zunächst übergeben, woraufhin man ihm eine zweite, diesmal letale Dosis des Giftes verabreicht habe. Den Tod des Kaisers hielt man so lange geheim, bis Agrippina in der Nachfolge Pflöcke eingerammt hatte. Flavius Josephus kolportiert als erster das Gerücht, Claudius sei vergiftet worden. In allen späteren Quellen herrscht Einigkeit darüber, dass Claudius durch Gift starb, nur über die Art des Giftes und seine Verabreichung gehen die Meinungen auseinander. Sueton, der als Sekretär der Kaiser Trajan und Hadrian Zugang zu den Archiven des kaiserlichen Haushalts hatte, stellt sogar kategorisch fest, dass Claudius durch Gift beseitigt worden sei, sei allgemeiner Konsens, convenit. Allerdings ist Vorsicht geboten. An Geschichten über Giftmischerinnen herrscht nämlich in der antiken Literatur ebenso wenig Mangel wie an Frauenfiguren, die sich ihrer Pulver und Tinkturen bedienten, um die Reihen ihrer Gegner zu lichten. Medea, die ihre Nebenbuhlerin Glauke mit einem vergifteten Kleid tötete, ist sozusagen das Urbild aller Giftmörderinnen. Ein hauchzartes Gewand ist es und ein goldener Kranz. Nimmt sie jedoch den Schmuck und legt ihn an, wird sie und jeder, der sie nur berührt, in Qualen sterben. Mit solchem Gift will ich die Gaben tränken, kündigt Medea ihren Plan an. Tatsächlich verbrennt das Gift des Kleides die Haut von Kreons Tochter. Mit dem grausigen Mord nimmt die barbarisch rasende Medea Rache für den Verrat, den Jason an ihr begangen hat. Das Stereotyp vom Gift als Mordwerkzeug, zu dem vorzugsweise Frauen greifen, zieht sich durch die griechische und lateinische Literatur wie ein roter Faden. Deianeira, die Tochter des Königs Eunoes, der für die Erfindung des Weines gerühmt wurde, bestrich ein Hemd mit dem giftigen Blut des Kentauren Nessos und übergab es ihrem Mann Herakles. Das Hemd fraß sich an Herakles Körper fest und bereitete dem Helden so große Schmerzen, dass er sich selbst auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Für Deianeira gelten allerdings insofern mildernde Umstände, weil sie das Blut des Nessos für ein Mittel hielt, das allein ihr die Liebe ihres Gatten sichern sollte, der in Liebesdingen kein Kostverächter war. Um die toxische Wirkung des Nessos-Hemdes wusste sie nicht. Unwissenheit kann die fiktive Hexe Canidia, die in mehreren Horaz-Gedichten eine tragende Rolle spielt, nicht für sich reklamieren. Canidia will einen kleinen Jungen entführen, um aus seinen Eingeweiden einen Liebestrank zu brauen, doch der kann sich befreien und verflucht die giftige Zauberin. An anderer Stelle hat Horaz im Scherz Canidia im Verdacht, sein Essen vergiftet zu haben, weil ihm der reichlich genossene Knoblauch unerträgliche Blähungen bereitet. Auch im Umfeld des römischen Kaiserhofs wurden immer wieder Giftmischerinnen tätig. Germanicus, der Neffe des Kaisers Tiberius, kam 19 nach Christus auf einer Orientmission unter mysteriösen Umständen ums Leben. Schnell machte das Gerücht die Runde, ein Mörder habe seine Hand im Spiel gehabt, und weil er zuvor mit dem Statthalter Syriens, Gnaeus Calpurnius Piso, einen heftigen Streit gehabt hatte, fiel der Verdacht sofort auf Piso. Angeklagt wurde auch Pisos Frau Plankina, der man vorwarf, sich auf diverse schwarze Künste zu verstehen. Der Dame wiederum habe eine gewisse Martina nahegestanden, eine notorische Giftmischerin, die für die Gerichtsverhandlung nach Rom gebracht werden sollte, aber ihrem Leben in Brundisium selbst ein Ende setzte. Selbstverständlich durch Gift, das sie in ihren Haaren verborgen gehalten hatte. Keine Spur des Giftes habe man später an ihrem Körper gefunden, wundert sich Tacitus. Die von Tacitus und Cassius Dio im Zusammenhang mit dem Mord an Claudius erwähnte Giftmischerin Locusta soll eine ganze Weile ihr Unwesen in Rom getrieben haben. Für Nero sollte sie 55 nach Christus ein Gift zubereiten, mit dem er seinen Stiefbruder Britannicus beseitigen konnte. Der legitime Sohn des Claudius war eine Bedrohung für seine Herrschaft und musste schnellstmöglich verschwinden. Also ließ Nero über den Prätorianertribun Julius Pollio, der für Locustas Bewachung zuständig war, bei der Giftmischerin ein Mittel bestellen und es Britannicus durch seine Erzieher verabreichen. Doch wirkte das Gift für den Geschmack des Kaisers nicht schnell genug, auch weil Britannicus sich mehrfach erbrach. Deshalb forderte Nero ein stärkeres Gift an. Man ließ es direkt neben dem Schlafgemach seines Stiefbruders brauen, der dort gerade die erste Vergiftung auskurierte. Weil die Mahlzeiten der kaiserlichen Familie vorgekostet wurden und man sich nicht durch den Tod des Vorkosters verraten wollte, reichte man Britannicus erst ein bereits vorgekostetes, nicht vergiftetes, aber viel zu heißes Gericht, das dieser prompt ablehnte. Deshalb kam nun das angenehm temperierte Giftgebräu zum Einsatz. Es drang ihm so durch alle Glieder, dass es ihm Stimme und Atem zugleich raubte, beschreibt Tacitus die verheerende Wirkung des Toxins. Wenig später war Britannicus tot. Nero vertraute Locustas Künsten so sehr, dass er ihr sogar Schüler geschickt haben soll, die bei ihr das Giftmischen erlernen sollten. Auch die Giftration, die der gestürzte Kaiser bei seiner Flucht aus Rom bei sich trug, aber dann doch nicht einzusetzen wagte, hatte Locusta gebraut. Neros Nachfolger Galba ließ sie hinrichten, zusammen mit dem anderen Abschaum aus Neros Entourage, wie Cassius Dio sich ausdrückt. Vestigia Veneni. Die herrschende Auffassung, dass vor allem Frauen zu Gift greifen, nutzte auch Cicero für seine Zwecke. Der Starredner, Politiker und Vielschreiber der späten Republik, der in seiner Rolle als Anwalt gleich zweimal in Prozessen tätig wurde, in denen seine Mandanten des Giftmordes beschuldigt waren. Der junge Senator Marcus Caelius Rufus, ein Schüler und Protégé Ciceros, stand im Frühjahr 56 vor Christus vor Gericht. Die Anklage, hinter der vermutlich niemand geringerer als der professionelle Demagoge Clodius steckte, lautete auf Anstiftung zum Aufruhr, Mord an einem alexandrinischen Diplomaten sowie Diebstahl und versuchtem Mord an Clodius' Schwester Clodia, mit der Caelius kurz zuvor noch liiert gewesen war. »Sunt autem duo crimina«, sagt Cicero, angeklagt seien zwei Verbrechen, auri et veneni, Gold und Gift. Bei dem Mordversuch soll also Gift im Spiel gewesen sein. Caelius soll Clodia das Gold weggenommen und ihr Gift verabreicht haben, lautet die Anschuldigung. Cicero weist zunächst nach, dass Clodia seinem Mandanten das Gold aus freien Stücken gegeben hat. Warum sollte er dann versucht haben, sie zu ermorden, fragt Cicero. Welches Motiv sollte er gehabt haben? Und wer sollen seine Komplizen bei dem Versuch gewesen sein, Clodia zu vergiften? Mit solchen rhetorischen Fragen lenkt Cicero den Verdacht von Caelius weg, um dann auf Clodia und ihren Mann Quintus Caelius Metellus Celer zu sprechen zu kommen, der unter Pompeius als Legat im Krieg gegen Mithradates gedient hatte. Während er süffisant auf Clodias Ruf als Serientäterin in Sachen Ehebruch anspielt, bricht er, als er vom plötzlichen, unerwarteten Tod ihres Gatten berichtet, fast in Tränen aus. Er habe Dolorem acerbissimum in vita, den bittersten Schmerz seines Lebens empfunden, als Metellus, dieser großartige, ganz für das Imperium lebende Mann, aus der Mitte seines Lebens gerissen worden sei, nur 3 Tage, nachdem er noch im Senat, auf der Rednertribüne, in der Politik förmlich aufgeblüht sei. Cicero sagt wirklich floruisset. Um noch heftiger auf die Tränendrüsen zu drücken, schildert er die Szene vom Sterben des Metellus, der mit brechender Stimme gesagt habe, er sehe schlimme Dinge auf Rom und den Staat zukommen. Spätestens jetzt werden sich Ciceros Zuhörer gefragt haben, was denn diesen grandiosen Metellus so urplötzlich aus dem Schoß der Republik gerissen haben könnte. Prompt holt deshalb der versierte Strafverteidiger zum finalen Schlag gegen Clodia aus, die gar nicht auf der Anklagebank sitzt, sondern lediglich als Zeugin geladen ist. Lebte Metellus noch, er hätte es seinem verrückten Cousin Clodius schon gezeigt. Clodia solle es nur wagen, von der Schnelligkeit zu sprechen, mit der Gift wirken kann. Mit einer Serie infamer Insinuationen bringt Cicero die Zeugin mit dem Tod ihres Mannes in Verbindung. Sie müsse ihre eigenen 4 Wände fürchten, wären die in der Lage zu reden. Und im Gedenken an jene unheilvolle, traurige Todesnacht müsse sie doch eigentlich noch jetzt erschauern. Cicero sagt es nicht explizit, aber jeder, der seinen Argumenten folgt, wird jetzt Clodia und nicht Caelius des Giftmordes für schuldig halten. Bereits 69 vor Christus hatte Cicero einen Mandanten vertreten, der beschuldigt worden war, er habe mit Gift getötet. Angeklagt war Aulus Cluentius Habitus, ein Bürger im Landstaat Larinum in Samnium. Er hatte 74 vor Christus einen Prozess gegen seinen Stiefvater angestrengt, den aus einer bedeutenden notablen Familie stammende Statius Abius Oppianicus, einen Günstling Sullas. Cluentius beschuldigte darin den Stiefvater, er wolle ihn vergiften. Es hieß, beide Seiten hätten in diesem Verfahren versucht, die Richter zu bestechen, aber nur Oppianicus konnte illegale Einflussnahme nachgewiesen werden. Er verlor das Gerichtsverfahren, wurde verbannt und starb 3 Jahre später. 69 vor Christus nimmt nun seine Witwe, Cluentius' Mutter Sassia, Rache an ihrem Sohn und beschuldigt ihn, er habe Oppianicus unter Zuhilfenahme von Gift vom Leben zum Tod befördert. Cicero rehabilitiert in seiner Rede zunächst Cluentius als einen jungen Mann von untadeligem Ruf. Dann kommt er auf Oppianicus zu sprechen, der insgesamt 5-mal verheiratet war. Glaubt man Cicero, dann war dieser Mann ein Schwerstkrimineller, der außer Erbschleicherei auch mehrfachen Mord auf dem Kerbholz hatte. Er ermordete eine seiner Schwiegermütter, Dinaia, und deren Sohn, um an ihren namhaften Besitz zu gelangen. Als Dinaias Verwandtschaft die Sache zur Anklage bringen wollte, ließ Oppianicus seine Beziehung zu Sulla spielen und die Familie auf die Todesliste setzen. Gift benutzte der Unhold, um seine erste Frau Cluentia, seinen Bruder Gaius, dessen Frau Aurea und seinen Schwager Gnaeus Magius beiseite zu schaffen. In sämtlichen Fällen gelingt es ihm, die Erbschaft an sich zu raffen. Bis nach Rom zieht sich die Spur seiner Morde. Er beginnt dort eine homosexuelle Liebschaft mit Asuvius, einem Angehörigen der Jeunesse Dorée, bringt Asuvius dazu, ihn im Testament zu begünstigen, und ermordet auch ihn. Sassia heiratet er, nachdem er ihren Geliebten Melinus getötet hat und, weil Sassia es ablehnt, die Schwiegermutter seiner Söhne zu sein, auch die eigenen Kinder. Mit großer Detailtreue schildert Cicero die Giftmorde an Gaius und Aurea. Oppianicus habe zuerst seine Schwägerin getötet, die kurz vor der Entbindung gestanden habe. Als Gaius schon die Tasse mit dem Gift getrunken und sein Ende nahen gefühlt habe, habe er sein Testament noch rasch ändern wollen, sei aber nicht mehr dazu gekommen, weil das Gift zu schnell gewirkt habe. Cluentia habe, noch während sie das Gift getrunken habe, in schrecklichem Schmerz gebrüllt, sie sterbe, und tatsächlich sei sie gestorben, noch bevor sie ihren Satz vollenden konnte. Als unumstößlichen Beweis habe man, so Cicero, Vestigia veneni, Spuren des Gifts in ihrem Leichnam, in Ilius mortue corpore gefunden. Offenbar haben also, für die Antike durchaus ungewöhnlich, die Verwandten die Todesursache durch eine Obduktion der Leiche untersuchen lassen. Wenn Oppianicus nach vollendeter Tat dennoch straffrei ausging, dürfte er das seinen exzellenten politischen Verbindungen verdankt haben. Angesichts der schweren Verbrechen, derer er Oppianicus überführen konnte, war es Cicero ein leichtes, die Richter von der Unschuld seines Mandanten zu überzeugen. Cicero gibt vor, sich nicht an Spekulationen über den Giftmord des Oppianicus beteiligen zu wollen, unterstellt dann aber Sassia, sie und nicht Cluentius habe den Mord bei einem gewissen Strato in Auftrag gegeben, dem sie dann, ausgerechnet, eine Apotheke Medicinae exercende causa tabernam in Larinum überschrieben habe. Sassias Ruf war damit endgültig ruiniert, aber womöglich hatte Cicero es selbst in seinem Plädoyer mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Später berichtet der im 1. Jahrhundert nach Christus schreibende Rhetoriker Quintilian, soll er sich nämlich damit gebrüstet haben, er habe in der Causa Cluentius den Richtern mit Schwindel, Tenebrae, den Blick vernebelt. In der Rede für Cluentius bezieht sich Cicero auf ein Gesetz des Diktators Sulla von 81 vor Christus, das einen rechtlichen Rahmen für den Umgang mit Morden und insbesondere Giftmorden schuf. Die Lex Cornelia, Desicariis et Vinificis, sah die Todesstrafe für alle vor, die toxische Substanzen herstellten, verkauften, kauften, aufbewahrten und verabreichten, quicumque fekerit, vendiderit, emerit, habuerit, dederit. Zugleich stellte es das Gesetz unter Strafe, wenn Soldaten oder öffentliche Amtsträger durch Falschaussage oder Manipulation von Gerichtsverfahren zu erreichen versuchten, dass ein Unschuldiger als Vinificius verurteilt wurde. Dass es solche Bestimmungen geben musste, zeigt zweierlei. Erstens waren Giftmorde und Giftmischerei offenbar an der Tagesordnung, so dass es in der Gesetzgebung eines gesonderten Passus dazu und außerdem spezieller Gerichtshöfe bedurfte, die sich mit der Materie beschäftigten. Tatsächlich berichtet allein Livius für die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus an 4 Stellen von Quaestionis Vinificii, Giftprozessen, die vor den zuständigen Magistraten verhandelt wurden. Zweitens wurde aber, allem Anschein nach, mit Anklagen wegen Delikten, die mit Gift in Zusammenhang standen, reger Missbrauch getrieben. Gewissenlose Elemente versuchten mit erheblicher krimineller Energie immer wieder, ihnen missliebige Mitbürger unter Anklage der Giftmischerei vor den Kadi zu zerren. Lebe, als wärst du auf einem Berg. Aussteiger, die sich unter tropischer Sonne einen Joint anzünden, lassen spontan an die 1970er Jahre denken. Doch schon Odysseus, der reisende Held der griechischen Sage, den die Götter auf eine 10-jährige Irrfahrt quer durch das Mittelmeer geschickt haben, hat mit Aussteigern zu kämpfen. Eines Tages erreicht er mit seinen Gefährten eine fremde Küste, deren Bewohner sich nur von Lotusblumen ernähren. Als Odysseus einige Männer als Kundschafter ausschickt, kehren sie nicht zurück. Die Lotophagen, Lotusesser, haben sie freundlich aufgenommen und ihnen von ihrer Speise vorgesetzt. Daraufhin haben sie schlagartig ihre Reise und das Ziel, nach Hause zurückzukehren, vergessen. Sondern sie wollten stets in der Lotophagen Gesellschaft bleiben und Lotus pflücken und ihrer Heimat entsagen. Odysseus muss seine Gefährten mit Gewalt von den Lotophagen losreißen, in die Schiffe verfrachten und an den Ruderbänken festbinden. Sie sind die ersten aktenkundig gewordenen Junkies der klassischen Antike. Die letzten aber sind sie bei weitem nicht. Ebenfalls Homers Odyssee besingt die narkotisierende Wirkung eines vermutlich auf Basis von Opium hergestellten Gebräus. Helena, die durch Paris geraubte und so zum Stein des Anstoßes für den Trojanischen Krieg gewordene, verabreicht den verwundeten Kriegern diesen Trank, dessen Rezeptur sie einer ägyptischen Königin verdankt. Siehe, sie warf in den Wein, wovon sie tranken, ein Mittel gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis, kostet einer des Weins mit dieser Würze gemischet, dann benetzet den Tag ihm keine Träne die Wangen. In der Palliativmedizin setzte man seither konsequent auf die lindernde Wirkung von Opiaten. Es gab aber noch zahlreiche andere Anwendungsgebiete, als Schlafmittel, Narkotikum, entzündungshemmender Wirkstoff, bei Verstopfung, Durchfall und Husten. Dass Opium bei falscher Dosierung tödlich wirken konnte, war bekannt, hingegen wohl nicht, dass die Anwendung auf Dauer süchtig machte. Der Botaniker Theophrast von Eresos, ein Schüler des Aristoteles, schilderte im 4. Jahrhundert vor Christus, wie man den Opion genannten Saft durch das Einritzen unreifer Mohnkapseln gewinnt. Scribonius Largus, der im 1. Jahrhundert nach Christus lebende Arzt und Verfasser der ersten pharmakologischen Rezeptsammlung, beschrieb die Herstellung des Opiums aus der Pflanze, und sein Zeitgenosse Pedanius Dioskurides fand außerdem heraus, dass der Saft einer bestimmten Mohnsorte namens Thylakitis besonders wirksam war. Außer Opium und natürlich Alkohol waren noch zahlreiche andere Wirkstoffe bekannt, durch die sich die Schmerzen lindern, aber auch rauschhafte Zustände induzieren ließen. Alraune, Bilsenkraut, Belladonna, Stechapfel, Schierling, Eisenhut, Hanf und Magic Mushrooms. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich und dringend davor gewarnt, Selbstversuche damit vorzunehmen. Ohne subtile Kenntnisse der Pharmakologie können nicht wenige dieser Pflanzen schwerste Gesundheitsschäden, ja den Tod verursachen. Die Erfahrungswissenschaft der Antike wusste über die Wirkung dieser Pflanzen genauestens Bescheid. Die Fachleute in feiner Dosierung zur Linderung von Leiden einsetzen, aber auch Rauschzustände damit herbeiführen können. Auch die Menschen der Antike griffen zu berauschenden Mitteln, und es war keineswegs nur der Alkohol, der manch einen eine willkommene Auszeit von der Realität nehmen ließ. Der Verzehr bestimmter im Mittelmeer vorkommender Fischarten ruft halluzinogene Effekte hervor, die denen von LSD ähneln und mehrere Tage anhalten können. Vor allem das Fleisch der rund 30 cm langen, in seichten Küstengewässern des Mittelmeers vorkommenden Goldstrieme war als stark wirkendes Psychedelikum bereits den Römern bekannt. Die Pythia, durch die der griechische Gott Apollon seine Orakel in Delphi kundtat, saß auf ihrem Dreifuß über einer Erdspalte. Gase drangen daraus hervor, die die Priesterin in Trance versetzten. Möglicherweise war es aber auch schlicht der Sauerstoffmangel in der Höhle, der sie regelmäßig geistig wegtreten ließ. Die Grenze zwischen einer heilsamen Medikation und süchtig machenden Drogen ist oft fließend. Und so war gerade das Theriak, das so viele antike Herrscher in der Hoffnung zu sich nahmen, sich damit gegen Vergiftung und Krankheit zu wappnen, womöglich der Gesundheit eher abträglich als förderlich. Von Marc Aurel, dem großen Philosophenkaiser des 2. Jahrhunderts nach Christus, heißt es, er habe täglich eine Dosis des Gebräus eingenommen. Cassius Dio berichtet, tagsüber habe der Kaiser gar nichts zu sich genommen außer Theriak, das seine Magen- und Brustschmerzen gelindert habe. Der Arzt Galen verrät, dass dem Theriak normalerweise Opium beigemischt worden sei, doch wenn Müdigkeit sich Marc Aurels bemächtigt habe, dann habe man den Mohnsaft weggelassen. Die Folge sei dann jedes Mal gewesen, dass der Kaiser nachts nicht habe schlafen können. Einer der bedeutendsten Kaiser der römischen Geschichte, sicher aber intellektuell der brillanteste Kopf unter ihnen, ein Drogensüchtiger, Marc Aurel betrieb Raubbau an seiner eigenen Gesundheit. Er schlief nur wenige Stunden, arbeitete viel, gönnte sich als einzige Zerstreuung seine Selbstbetrachtungen, eine Art philosophisches Tagebuch, in dem er sein stoisches Bekenntnis niederlegte. Seit Kindestagen hatte er eine fragile Gesundheit, und er mutete seinem Körper eine geradezu brutale Askese zu. Ausgerechnet dieser Kaiser, der den Frieden liebte, führte einen der grausamsten Kriege der Epoche. Zwei lange Feldzüge gegen die Stämme der Markomannen und Quaden, die 166 nach Christus die Donaugrenze überschritten und die Balkanprovinzen überfallen hatten. Bis 180, als Marc Aurel an der Seuche starb, die aus dem Osten über das Imperium hereingebrochen war, war die Gefahr mehr schlecht als recht abgewehrt worden. War das opiumgesättigte Theriak mehr als ein Hausmittel, mit dem der mächtigste Mann der römischen Welt seine Wehwehchen kurieren wollte? Erlaubte sich womöglich der Pflichtenmensch Marc Aurel, das Quantum Eskapismus, ohne dass sich das Leben im Dienst des Imperiums nicht aushalten ließ? Der Kaiser hasste die Hofschranzen, das Protokoll, die Schmeichelei und die Lügen, von denen er sich geradezu erdrückt fühlte. Weil er nirgends sonst Zuflucht finden konnte, zog er sich in die Einsamkeit seines Intellekts zurück. »Lebe, als wärst du auf einem Berg«, schrieb er in den Selbstbetrachtungen. Die Isolation, selbst der Tod, sei besser, als das Leben der anderen zu führen. War das Opium im Theriak das Zaubermittel, das ihn die Welt von der hohen Warte seines Berges sehen ließ? Medizinische Diagnosen in der historischen Rückschau sind mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet. Die Zuverlässigkeit der Quellen ist nicht über jeden Zweifel erhaben, und wie gut Galen informiert war, der schließlich nicht der Leibarzt des Kaisers war, können wir nicht wissen. Ob Marc Aurel drogenabhängig war, bleibt ein Geheimnis, das er mit ins Grab genommen hat. Dealer und Quacksalber. Für Gifte gab es einen Markt, und Menschen wie Locusta oder die von Horaz erfundene Canidia verdienten ihren Lebensunterhalt damit, ihn zu versorgen. Auch wenn der Handel mit und der Besitz von halluzinogenen Substanzen in Rom nicht kriminalisiert war, bedurfte es einer Infrastruktur, um den teilweise schwer zu beschaffenden und aufwendig herzustellenden Stoff dahin zu bringen, wo die Konsumenten ihn kaufen wollten. Weil sich aber zwischen Medikamenten, Drogen und Giften nur schwer unterscheiden lässt und viele der Substanzen, die gehandelt wurden, für all diese Zwecke in Frage kamen, waren die Drogendealer der antiken Welt in der Regel zugleich auch Giftmischer und Apotheker. Um Kräuter und andere Grundstoffe für Drogen aller Art zu sammeln, anzubauen, verarbeiten und mischen zu können, bedurfte es erheblichen Fachwissens, das in Familien und dörflichen Gemeinschaften weitergegeben wurde. Nicht zufällig waren es fast immer Randgruppen, die ihr Dasein in unzugänglichen Berg- und anderen Rückzugsregionen fristeten, wo seltene Pflanzen wuchsen und das nötige Erfahrungswissen vorhanden war. Etliche dieser Völker waren im gesamten Mittelmeerraum berühmt für ihre einschlägigen Fähigkeiten, insbesondere im Umgang mit Schlangengiften. So galten die Psyller, Angehörige eines in Libyen beheimateten Stammes, aufgrund ihrer Spezialkenntnisse als immun gegen Schlangenbisse, und die ihnen benachbarten Nasamonen waren als Händler bekannt, von denen sich Schlangen beziehen ließen. In Italien galten die Marser, Bewohner eines abgelegenen, gebirgigen Landstrichs um den Fuciner See in den Abruzzen, als Spezialisten in Sachen Heilpflanzen und Drogen. Die kriegerischen Marser hatten im 4. Jahrhundert vor Christus zuerst erbittert gegen Rom gekämpft, bevor sie dann zu Bundesgenossen der Republik geworden waren. Auch ihnen eilte der Ruf voraus, immun gegen Schlangengift zu sein. Berühmt war die Region aber vor allem als Anbaugebiet für die unterschiedlichsten Kräuter. Der Agrarschriftsteller Columella etwa berichtet von einem Würzelchen namens Consiligo, Lungenkraut, das vor allem im Marserland wachse und sich hervorragend als Medikamentum für dehydrierte Schweine und Schafe eigne. Auch Plinius berichtet von der therapeutischen Wirkung des bei den Marsern angebauten Lungenkrauts. Es eigne sich als Arznei gegen Phthisis, Schwindsucht, selbst in Fällen, in denen sonst kaum Aussicht auf Heilung bestehe. Die Marser trieben regen Handel mit Heilkräutern und boten auch Kranken, die sich keinen Arzt leisten konnten, ihre Dienste als Heilpraktiker an. So berühmt waren die Künste der Marser in Italien, dass bald alle, die sich auf die Herstellung von Medikamenten und Drogen verstanden, Marsi genannt wurden. Das griechische Pendant waren die Pharmakopolen, Hersteller und Händler von Pharmaka, Arzneien, aber auch Giften und Drogen. Obwohl ihre Dienstleistungen rege nachgefragt wurden, standen sie nicht im besten Ruf. Pharmakopolen galten als notorische Dilettanten, die sich mit dubiosen Methoden eine schnelle Drachme verdienen wollten. Der im 1. Jahrhundert nach Christus schreibende Satirendichter Lucian von Samosata verglich seinen Zeitgenossen, den Redner Aeschines, mit den Kräuterkrämern, weil er Wundermittel gegen Husten verkaufe, während er selbst unter schrecklichem Husten leide. Und Polybios nannte Historiker, die sich unsauberer Recherchemethoden bedienten, Pharmakopolen, weil sie auf nichts als schnellen Reichtum ausseien. Manche verdienten ihr Geld tatsächlich mit Gaunereien. Sie stellten sich auf Märkte und simulierten Schlangenbisse, um dann Tinkturen zu verkaufen, die angeblich immun gegen das Gift machten. Viele der Zaubertrankbrauer agierten aber auch im Geheimen. Aphrodisiaka etwa wurden grundsätzlich unter dem Ladentisch verkauft. Bei manchem Gebräu dürfte die Grenze zur Zauberei fließend gewesen sein. Auch bei diesem Thema war Vorsicht angebracht, denn Schadenszauber fiel unter den Bannstrahl des Gesetzes. Schließlich gab es Fälle, in denen offenbar der Verdacht begründet war, die Qualität der gelieferten Drogen und Arzneien könne zu wünschen übrig lassen. Solche Sorgen machte sich ein gewisser Prokleios, der im Alexandreia des 1. Jahrhunderts nach Christus zur Feder griff, um den Adressaten, den lieben Pekusis, zu ermahnen, er solle seinem Geschäftspartner nur 1a-Qualität liefern. Denn wenn du es nicht so machst, heißt es in dem Papyrus, und ihm verdorbene Ware bringst, die sich in Alexandreia nicht verkaufen lässt, sei gewarnt, dass du die Kosten mit mir abrechnen musst. Versöhnlich immerhin ist die Schlussformel. Sag deiner Familie einen lieben Gruß. Obwohl viele von ihnen als Quacksalber verschrien waren, gelangen manchen Pharmakopolen durchaus bedeutende Entdeckungen. Theophrast nennt einen Arzneimittelhändler, der aus Schierling, Opium und weiteren pflanzlichen Zutaten ein Mittel zusammengemischt habe, mit dem sich völlig schmerzfrei effektive Sterbehilfe leisten ließ. Auch die Erfahrungsmedizin der Heiler verfügte durchaus über wirksame Rezepte. Der Historiograph Diodor berichtet sogar von einer Geschlechtsumwandlung, die ein Pharmakopole erfolgreich an einer Frau aus Epidauros vorgenommen habe. Sie habe zuvor an einer Vaginalkrankheit gelitten. Doch die Marsi und Pharmakopolen der römischen Kaiserzeit waren längst nicht alle Kleinkrauter, die auf Märkten ihre Tränke und Künste feilboten. Viele waren gut organisiert und dirigierten die gesamte Lieferkette für Arzneien und Drogen von den Anbaugebieten bis zum Verkauf an gut zahlende Kundschaft in den großen Städten des Imperiums. Ein weiterer Papyrus aus Oxyrhynchos in Ägypten enthält die Steuererklärung eines Pharmakopolen aus dem Jahr 253 nach Christus, der, den darin genannten Mengen nach zu urteilen, ein Großhändler für Pharmaka war. Er rechnete mit den Beamten rund 60 Kilo Alaun, 300 Kilo schwarzes Pigment, 175 Kilo Ocker und darüber hinaus große Mengen weiterer Zutaten ab. Kein Wunder, dass sich Händler, deren Geschäfte ein solches Volumen erreichten, auch organisierten. Eine kaiserzeitliche Grabinschrift aus Brixia, Brescia, berichtet von einer Dame, die einen Teil ihres Vermögens dem örtlichen Collegium Pharmacopolarum gestiftet hatte, einer Art Gilde, in der die Arzneimittelhändler organisiert waren und die auch als Bestattungsverein fungierte. Wer in einem solchen Kollegium saß, der war gesellschaftlich arriviert und brauchte nicht länger, Kunststücke auf Märkten vorzuführen. Kapitel 6: Priscilla soll zugrunde gehen. Von schwarzer Magie und seltsamen Verwandlungen. Bei den Erschließungsarbeiten für ein Neubaugebiet im hessischen Groß-Gerau fand man 1999 ein vierfach gefaltetes Täfelchen aus Blei. Das beidseitig beschriebene Täfelchen datiert ins späte 1. oder frühe 2. Jahrhundert nach Christus. Im rechtsrheinischen, ehemals freien Germanien, war bereits in den 40er Jahren des 1. Jahrhunderts nach Christus römisches Militär stationiert worden. Recht zügig wuchs um das Militärlager von Groß-Gerau eine Zivilsiedlung, ein Vicus, in die Höhe, wo sich Handwerker und Dienstleister niederließen, die von der Kaufkraft der Soldaten angezogen wurden. Der Text wendet sich an Attis, den größten der Götter, und an die Gesamtheit der 12 Götter. Er gipfelt in der Bitte, eine gewisse Priscilla möge zugrunde gehen. Bestraft werden soll Priscilla vermutlich dafür, dass sie die väterlichen Geheimrituale verrät. Der Schreiber beklagt sich, sie habe einen Nichtsnutz geheiratet und sei so geil wie irre. Deshalb ruft das Täfelchen die Götter auf: Bei der großen Göttermutter rächt eure große Göttlichkeit bald, innerhalb von 100 Tagen, an Priscilla. Ich binde dich. In modernen Gesellschaften geben sich Menschen gern der Illusion hin, über alles Kontrolle zu haben. Das politische Geschehen, das Arbeitsleben, der Verkehr, aber auch der eigene Körper, Sexualität, Krankheit, Geburt, Alter und selbst der Tod. All das lässt sich scheinbar lückenlos steuern. Zeitpunkte können definiert, Abläufe optimiert, Kosten minimiert und Erträge maximiert werden. Doch zeigen Ereignisse wie die Corona-Pandemie, dass der Mensch eben doch nicht allmächtig ist, dass disruptive Kräfte den gewohnten Gang der Dinge in Unordnung bringen können. Die ernüchternde Erfahrung des Ausgesetztseins bezwingt die Hybris-Epidemie der Perfektibilität von allem und jedem. Für Menschen der Antike war es Alltag, dass sich viele, allzu viele Parameter ihrer Kontrolle vollständig entzogen. Diesen Nachteil machte teilweise die Gewissheit wett, dass es übermenschliche, göttliche Mächte gab, mit denen man reden und die man deshalb gnädig stimmen konnte. Dem Elementarbedürfnis, ein Stückchen Gewalt über das Unkontrollierbare zu erlangen, verdankt Religion ihre Existenz. Aber nicht um alles konnten sich die Götter kümmern, die schließlich vor allem für das große Ganze zuständig waren, die Stadt, das Reich, den Kaiser. Private Anliegen konnte man ihnen zwar auch unterbreiten, doch waren viele Menschen wohl der Auffassung, dass ihre Wünsche bei Wesen besser aufgehoben waren, die zwar auch übernatürlich waren, aber nicht so allmächtig wie die Götter und die ihnen deshalb näher standen. Solche Wesen waren Dämonen, Totengeister, Ahnen, mit denen man dort auf Tuchfühlung ging, wo Menschen bestattet wurden, in Nekropolen und an Gräberstraßen. Die Kommunikation mit ihnen über Rituale gehört in den weiten Kosmos der Magie, der sich von Religion kaum trennen lässt. Er ist weniger organisiert und geregelt, dafür privater als die stets offizielle Sphäre der Religion, hat aber letztlich denselben Daseinszweck. Menschen investieren in die Kommunikation mit höheren Wesen, um Probleme zu lösen und Kontrolle zu erlangen. Stücke wie das Bleitäfelchen aus Groß-Gerau gehören in genau diesen Kommunikationszusammenhang. Sie haben sich aus der griechischen und römischen Antike zu Hunderten erhalten, sind aber selten sicher zu datieren und meist auch schwer zu entziffern, weil die Schrift unleserlich und das Griechische oder Lateinische, dessen sich die Verfasser bedienen, nicht hoch-, sondern volkssprachlich ist. Etliche Texte wünschen jemandem, wie in diesem Fall offensichtlich der Priskilla, den Tod oder sonst irgendwelchen Schaden an den Hals, den die Götter bringen mögen. Andere versuchen, für die Verfasser einen Vorteil herauszuhandeln. Der lateinische Begriff für solche Tafeln lautet defictiones, von defigere, was so viel bedeutet wie festheften oder auch durchbohren. Tatsächlich wurden viele der meist aus Blei bestehenden Tafeln, nachdem man sie beschrieben hatte, durchbohrt und, wie die Defixio gegen Priscilla, mehrfach gefaltet oder gerollt. Man glaubte, durch dieses Ritual entfalte die Magie ihre Wirksamkeit. Dann vergrub man die Täfelchen an einem Ort, der bestimmten Gottheiten nahe war. Im Umkreis eines Heiligtums, aber auch in Gräbern oder markanten Orten in der Natur. Wer sich an Voodoo-Puppen erinnert fühlt, liegt so falsch nicht. Das Ritual funktioniert nach ähnlichem Prinzip. In beiden Fällen handelt es sich um einen Analogiezauber, der mit einem Medium operiert. Das Medium, in diesem Fall das Täfelchen, wird stellvertretend für die Zivilperson verletzt oder getötet. An einigen der Tafeln hing sogar eine Figur aus Ton oder Holz, die wohl die Person darstellt, über die Kontrolle erlangt werden sollte. Bevorzugte Adressen waren Unterweltgottheiten wie Pluto oder Proserpina, aber auch andere okkulte Gestalten. Der in der Priskilla-Tafel angesprochene Attis war ein ursprünglich in Kleinasien beheimateter Gott. Seine Geburt verdankte er, wie der Mythos erzählt, einem Samen des Zeus, der auf den phrygischen Berg Aktos gefallen war. Aus dem Samen erwuchs ein furchterregendes Zwitterwesen, das die übrigen Götter aus Furcht kastrierten. Während aus dem Körper Kybele, die große Mutter, wurde, verwandelten sich die Genitalien in den männlichen Attis, der bei den Römern einen engen Bezug zum Totenkult hatte. Attis und Kybele wurden ein Paar, das im Zentrum eines vor allem in Germanien populären Mysterienkultes stand. Im März feierte man das sechstägige Fest der Großen Mutter, ein Frühlings- und Reinigungsfest, in dessen Verlauf sich die Feiernden in religiöse Ekstase hineinsteigerten und selbst verletzten, um ihr Blut den Göttern zu weihen. Der Fundkontext der Priskilla-Tafel lässt sich nicht ganz sicher rekonstruieren, aber offenbar wurde sie nicht in einem Heiligtum oder Grab niedergelegt, sondern in einem Privathaus. Auch der Sinn der Verfluchung ist nicht restlos zu klären. Macht die Tafel uns zu Zeugen eines Eifersuchtsdramas? Wünschte der Schreiber Priscilla den Tod, weil sie ihn verschmäht und stattdessen einen Nichtsnutz, Gentem, geheiratet hatte? Oder war es der Umstand, dass Priscilla Geheimnisse verraten hatte, De Teget Sacra, der den Verfasser so gegen die Frau aufbrachte? Hatte sie möglicherweise etwas von den Mysterien ausgeplaudert, über die nur die Eingeweihten etwas wissen durften? Was immer es war, Priscilla periat. Priscilla soll zugrunde gehen, lautet der unmissverständliche, mit der Tafel an die Götter herangetragene Wunsch. Der Schreiber war sich sicher, dass Magie ein wirksames Mittel war, um Mitmenschen vom Leben zum Tod zu befördern. Er befand sich damit in bester Gesellschaft. Überall im Mittelmeerraum, noch stärker aber in den römischen Nordwestprovinzen, in Britannien, Gallien und Germanien, wurden emsig Fluchtäfelchen beschrieben und vergraben. Unglück über jemand anders zu bringen, war nur eins unter mehreren möglichen Zielen. Oft ging es darum, über jemanden oder eine Situation Kontrolle zu erlangen. Mit magischen Ritualen andere Personen dem eigenen Willen zu unterwerfen, haben Menschen schon im alten Babylonien und Assyrien versucht. Sogenannte Zauberbücher leiteten dazu an, wie man mittels Magie alles erdenkliche Unheil über die Zeitgenossen bringen konnte, wenn man Tafeln mit Flüchen beschrieb und vergrub. Möglicherweise breitete sich die Praxis zunächst nach Griechenland und von dort über das gesamte Mittelmeer aus. Denkbar ist auch, dass sich ähnliche Rituale parallel entwickelten, weil magische Vorstellungen einen unverrückbaren Platz im Weltbild antiker Menschen hatten. Die Situationen, in denen man auf magischem Weg Kontrolle erlangen wollte, waren so vielfältig wie das Leben selbst. Liebe und Eifersucht, verletztes Ehr- oder Gerechtigkeitsgefühl, Rechtsstreitigkeiten, Geschäfte, selbst sportliche Wettkämpfe. Wer sicher gehen wollte, dass sein Team bei Wagenrennen den Sieg davontrug, vergrub rasch eine Tafel, auf der er das Ansinnen formulierte, dass die Gegenpartei gar nicht erst antreten oder wegen Achsbruchs auf der Strecke bleiben möge. Die Tafeln zeigen, wie inbrünstig Fans mit ihren Lieblingsathleten fieberten und wie sehr man auch auf diesem Feld überzeugt war, den Zufall mit magischen Tricks überlisten zu können. Oft mag natürlich eine Rolle gespielt haben, dass jemand eine stattliche Summe auf einen Rennstall gesetzt hatte und sicherstellen wollte, dass seine Investition Früchte trug. Wie in vielen Städten des römischen Imperiums wurden auch im Hippodrom des syrischen Apameia unter großer Anteilnahme der Bevölkerung regelmäßig Pferderennen veranstaltet. Zwei Mannschaften wetteiferten um den Sieg, die Grünen und die Blauen. Ein Anhänger der Grünen gravierte Ende des 5. Jahrhunderts, zu einer Zeit, als Syrien wie das gesamte Imperium längst christlich geworden war, 36 magische Zeichen in zwei Reihen auf ein Täfelchen. Darunter notierte er folgenden Text: Heiligster Herr Charakteris, fessele, binde die Füße, die Hände, die Sehnen, die Augen, die Knie, den Mut, die Sprünge, die Peitsche, den Sieg und die Siegerehrung des Porphyras und des Hapsikrates, die zur mittleren Linken sind, ebenso wie ihre Mitfahrer bei den Blauen im Stall des Eugenios. Von dieser Stunde, von heute an mögen sie weder trinken noch schlafen. Stattdessen sollen sie am Start die Dämonen derer sehen, die vorzeitig gestorben sind. Charakteris bezieht sich auf die magischen Zeichen, die dem Text voranstehen. Die Symbole selbst besaßen für den Verfasser magische Kraft und somit die Macht, die gegnerischen Athleten am Sieg zu hindern. Dass in den Fluch die Dämonen Verstorbene einbezogen werden, hängt mit dem Glauben an die Macht von Totengeistern zusammen und mit der engen Verbindung zwischen dem Totenkult und der Praxis, Fluchtafeln zu vergraben. Das Christentum hat vielleicht in der Form Spuren hinterlassen, dass man auf die alten Götter als Ansprechpartner verzichtete und stattdessen Symbole und Dämonen wählte. Eine ebenfalls spätantike Tafel aus der nordafrikanischen Stadt Hadrumetum ruft zahlreiche Naturgeister an und listet dann namentlich Pferde auf, von denen der Schreiber wünscht, sie mögen morgen oder übermorgen nicht starten können. Lass sie zugrunde gehen und fallen, so wie du hier vor deiner Zeit liegst, richtet sich die Bitte an einen Verstorbenen, bei dem die Tafel offensichtlich deponiert wurde. An der Tagesordnung war der Versuch, per Liebeszauber Personen an sich zu binden oder Paare auseinander zu dividieren. Neben Zaubertränken kamen auch in diesem Zusammenhang Fluchtäfelchen zum Einsatz. Nicht selten sind die Texte derb und direkt. Meist artikulieren sie, ohne viel Federlesens, sexuelle Besitz- und Unterwerfungsansprüche, nicht selten kombiniert mit Verwünschungen gegen allfällige Nebenbuhler. »Ich binde Aristokides und die Frauen, die man mit ihm sehen wird. Lass ihn kein anderes Weib oder Mädchen heiraten«, schreibt eine Frau auf diese griechische Fluchtafel aus Attika. Auf einer viel späteren, ebenfalls griechisch beschrifteten Tafel aus Ägypten lesen wir: »Ich binde dich, Theodotes, Tochter von Eos, durch den Schwanz der Schlange, das Maul des Krokodils, das Horn des Widders, die Haare der Katze und den Penis des Gottes, auf dass du niemals mit einem anderen Mann Sex haben mögest, weder vaginal noch anal oder durch Fellatio, oder dich mit irgendeinem anderen Mann außer mir vergnügen mögest, mir, Ammonion, Sohn von Hermitares. Gebrauche diesen Bindezauber durch Isis, damit Theodotes, Tochter von Eos, nicht mehr versuchen möge, etwas mit einem anderen Mann anzufangen, außer mit mir allein, Ammonion, und mir zu Diensten sei, gehorsam, durch die Luft fliegend, auf der Suche nach Ammonion, Sohn von Hermitares, und ihren Schenkel dicht an den Seinen bringen möge, ihre Genitalien dicht an die Seinen, in endlosem Sex den Rest ihres Lebens.« Das Schreibmaterial musste nicht unbedingt Metall sein, auch Papyrus entfaltete die gewünschte magische Wirkung, wenn es sein musste. Bei Assiut in Oberägypten fand man auf dem Friedhof ein seltsames Ensemble. Zwei Wachsfigurinen in inniger Umarmung waren in zwei gefaltete Papyrusbogen eingewickelt und zusammen mit einem großen, mit 53 Zeilen beschriebenen Bogen, der wiederum zum Schutz in einen Blankobogen eingeschlagen war, in einem Tongefäß vergraben worden. Der Text richtete sich an die Daimones, die hier liegen, und forderte sie auf, aufzustehen und Euphemia, die Dorothea geboren hat, zu Theon, den Proichia geboren hat, zu führen, bis sie zu seinen Füßen kommt und ihn mit wahnsinniger Liebe liebt, mit Zuneigung und mit Sex. Denn ich habe ihr Gehirn und ihre Hände und ihre Eingeweide und Genitalien und ihr Herz für die Liebe zu mir, Theon, gebunden. Wieder also sind Liebe und Tod aufs Innigste miteinander verbunden. Der Papyrus wird bei einem Grab niedergelegt und den Totengeistern, insbesondere aber dem dort Bestatteten, der Auftrag erteilt, Euphemia zu Theon zu führen. Dass der Glaube an die Wirkung magischer Rituale, Symbole und Texte religionsübergreifend verwurzelt war, illustriert ein Fundstück, das aus der Ben Ezra-Synagoge in Kairo stammt. Im 19. Jahrhundert stieß man dort auf eine Genisa, einen Hohlraum, in dem außer Gebrauch befindliche liturgische Schriften gelagert wurden. Darunter befanden sich auch etliche Exemplare, die aus der Gründungszeit der Synagoge in der Antike stammen. Der aramäische Text des Liebeszaubers ist auf Stoff geschrieben und ruft, wie der Wettkampffluch aus Apameia, die Charakteres an. Verfasserin ist diesmal eine Frau. »Ihr heiligen Charakteres und all ihr verehrten Buchstaben, entzündet und brennt das Herz von Atrishku, des Sohnes von Amad Allah, für Gadab, die Tochter von Tufacha. Amen.« Nicht aussagen, noch plaudern. Wie heißt es so schön? »Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.« Dieser Satz beschreibt präzise den Kontrollverlust, den Prozessparteien regelmäßig erleben. Wie der Richter urteilen wird, kann vorher niemand wissen, und auch dann, wenn wir alle Gesetze auf unserer Seite wähnen, sind wir vor unliebsamen Überraschungen nicht geschützt. Verständlich also, dass manch einer die Kontrolle mit unlauteren Mitteln zurückerlangen möchte. Man kann den Richter bestechen oder dem Prozessglück mit magischen Mitteln nachhelfen. Beides war in der römischen Welt gang und gäbe. Aus Aquitanien nördlich von Bordeaux stammen zwei Tafeln, die bei einem improvisierten Denkmal neben dem Kadaver eines Welpen vergraben worden waren. Die Tafeln waren durchbohrt und nach Art eines Diptychons zusammengebunden. Der lateinische Text der ersten Tafel lautet: »Ich verwünsche die Personen, die unten aufgeschrieben sind, Letinus und Tasculus, auf dass sie von hier zu Plutus und Proserpina aufbrechen, So wie dieses Hündchen niemanden geschädigt hat, so sollen sie niemanden zu Schaden bringen und sollen diesen Prozess nicht gewinnen können. So wie die Mutter dieses Hündchens es nicht beschützen konnte, so sollen ihre Anwälte unfähig sein, sie zu beschützen, und so sollen die Prozessgegner, es wird auf der zweiten fortgesetzt, in diesem Prozess abgewiesen werden. So wie dieses Hündchen auf seinem Rücken liegt und sich nicht rühren kann, so soll keiner von ihnen es können. Sie sind durchstochen, so wie diese Tafel es ist. So wie in diesem Grab der Tote und die Geschöpfe verstummen und sich nicht rühren, so sollen sie stumm sein. Das Tückische ihres Geistes soll weggetragen sein. In dem Ensemble aus Aquitanien tritt der Charakter von Fluchtafeln als Analogiezauber besonders prägnant hervor. Die Prozessgegner sollen so tot und hilflos sein wie der Welpe, der womöglich eigens getötet worden ist, um dem Fluch besondere Wirkung zu geben. Litinus und Tasculus, den Prozessgegnern, wird ausdrücklich der Tod gewünscht. Sie sollen von hier, also aus der Welt der Lebenden, in das Reich der Totengötter Pluto und Proserpina aufbrechen. Niemand, also vor allem nicht der Schreiber, solle durch Latinus und Tasculus zu Schaden gebracht werden. Offenbar ging von dem Prozess, den der Schreiber zu verlieren fürchtete, für ihn eine große Gefahr aus. Per Allianz mit dem Tod soll die Gegenpartei zum Schweigen gebracht werden. Rodine solle nicht aussagen noch plaudern können, wünscht sich der Schreiber einer Tafel aus Rom. Zu diesem Zweck übergibt er Rodine dem Dispater, ein anderer Name für den Totengott Pluto. Sie solle so stumm sein wie der Tote, der im Grab nebenan bestattet ist. Im Prozess hat man umso leichteres Spiel, wenn es dem Gegner die Sprache verschlägt. Ein Sextus, der es vor Gericht mit einem halben Dutzend Widersacher zu tun hatte, macht gleich mit zwei in Nidda bei Frankfurt gefundenen Fluchtafeln seinem Herzen Luft. Die Gegner sollten unfähig sein, an diesem Ort zu sprechen und so nichts gegen Sextus unternehmen können. Seinem Gegner Fronto wünscht Sextus, er möge verstummen, sobald er vor den Consularis tritt. Der Rechtsstreit, der Fronto und Sextus entzweite, war also wichtig genug, dass er vor dem Gericht des Statthalters Consularis, der Provinz Obergermanien, entschieden wurde. In mehreren De Fictionis wird, wie in dem Text aus Aquitanien gefordert, nicht nur die Gegenpartei, sondern auch deren Prozessbevollmächtigte mögen verstummen. Ein Prozessbeteiligter aus Karthago wünschte seinen Gegnern, dass sie nicht gegen meinen Vater antworten können und gegen mich nicht die Advocati. Manche Anwälte glaubten, selbst Opfer eines Zaubers geworden zu sein, wenn sie ihre Stimme oder ihr Gedächtnis im Stich ließ. Cicero berichtet im Brutus, in dem er einen historischen Abriss der römischen Redekunst gibt, von dem Anwalt Curio, der während eines Plädoyers plötzlich seinen gesamten Redetext vergessen habe und dieses Missgeschick den Giftmischereien, Venefiziis und Zaubersprüchen, Cantionibus seiner Prozessgegnerin Titinia angelastet habe. Hin und wieder tauchen Prozessflüche aus der Versenkung auf, die auf Ereignisse auf der großen Bühne der Politik Bezug nehmen. Im Raum Emporiae, Ampurias, in der Hispania Tarraconensis, erschütterte in flavischer Zeit ein Grenz- und Steuerkonflikt zwischen zwei Stämmen, den Olositanern und den Indikitanern, den Frieden in der Provinz. Ein gewisser Sempronius Campanus Fidentinus, hochrangiges Stammesmitglied der Olositaner, ist der Verfasser dreier Fluchtäfelchen, in denen, wenn nicht alle Anzeichen trügen, hochrangige Vertreter der römischen Provinzialverwaltung, darunter der Statthalter Titus Aurelius Fulvius, höchstpersönlich verflucht werden, weil sie für die Indiketaner Partei ergriffen haben. Auch anderswo machten sich hohe römische Magistrate so unbeliebt, dass sie zur Zielscheibe von De Fictionis wurden. Im pannonischen Sischia, Sisak, Kroatien an der Save, vertraute man dem Flussgott Savus ein Täfelchen an, dessen Schreiber erbat, der Gott möge diese Leute, unsere Gegner, zu sich herabziehen. Dass sie erstarren, dass sie vergeblich gegen uns aussagen. Gaius Domitius Secundus und Lucius Lacius und Secundus Vacarus aus Cybele und Publius Citronius Corellius aus Narbo Martius und Lucius Licinius Sura, der Hispanier, und Lucilius Valens sollen nichts gegen uns ausrichten können. Der Gott Savus soll jene irre machen und ihnen das Gedächtnis nehmen, auf dass sie nicht den bösen Willen haben können, gegen uns auszusagen. Mach, dass sie verstummen, besonders Gaius Domitius Secundus und Lucius Lacius, Sohn des Lucius aus Kybele. Betreibe, dass ihr Besitztum ruiniert werde. Lucius Licinius Sura, der Hispanier, war niemand geringerer als der dreimalige Konsul, Statthalter der Provinzen Belgica und Niedergermanien und enge Freund des Kaisers Trajan, der mit Trajan gemeinsam das Oberkommando in den beiden Dakerkriegen 101 bis 2 und 105 bis 6 nach Christus geführt hatte. Möglicherweise im Zusammenhang mit einem der beiden Kriege war Sura offenbar gemeinsam mit den übrigen im Text genannten Personen an Maßnahmen im benachbarten Pannonien beteiligt gewesen, durch die sich Einheimische geschädigt fühlten und gegen die sie deshalb prozessierten. Hauptgegner scheinen Larcius und Secundus gewesen zu sein, die aus dem nahen Kybele kamen, während der aus Gallien stammende Cicurellius und Sura vermutlich als Vorgesetzte im Hintergrund agierten. Charakteristisch sind die Widersprüchlichkeiten und Redundanzen, mit denen der Text gespickt ist. Das Fluchritual kommt ohne saubere forensische Argumentation aus, auch wenn es um Gerichtsverhandlungen geht. Einmal fordert der Schreiber, der Flussgott möge die Gegner zu sich herabziehen, also wohl töten. Dann wieder genügt es, wenn sie verstummen. Kern des Fluchs ist die Forderung, sie sollten nichts gegen uns ausrichten können und nicht aussagen. Um das zu bewirken, müssen sie nicht sterben. Es genügt notfalls auch, wenn der Gott Sura und die übrigen irre macht und jene vergessen, was sie vor Gericht sagen wollten. Und weil es nicht schaden kann, wenn das Unglück auch bei der Gegenpartei zu Hause zuschlägt, soll der Flussgott sie zusätzlich finanziell ruinieren. Doppelt hält eben besser. Finanziellen Ruin gönnte man aber nicht nur Prozessgegnern, sondern vor allem Mitbewerbern im Wirtschaftsleben. Zwei Tafeln aus Karthago enthalten Zauberformeln in griechischen Buchstaben und bitten dann im lateinischen Haupttext die hohen Götter mehrfach, sie mögen die falernischen Bäder zügeln und behindern, auf dass niemand dorthin zum Baden gehe. Offenbar litt in diesem Falle ein Konkurrent unter dem wirtschaftlichen Erfolg der falernischen Bäder und wünschte dem Betreiber Ruin durch Ausbleiben der Kundschaft. Ihr müsst sie der Gerechtigkeit zuführen. Noch elementarer war die Sorge einer Sklavin namens Politoria, die verhindern wollte, an eine gewisse Clodia Valeria Sophrone verkauft zu werden, Besitzerin eines Arbeitshauses für Sklaven. Auf der Vorderseite der doppelseitigen Defixio schrieb Politoria auf Griechisch: »Hohe Engel, bindet Clodia Valeria Sophrone, sie möge keinen Erfolg damit haben, Politoria zu kaufen.« Auf der Rückseite steht: »Hohe Götter, bindet die Herren des Arbeitshauses Clodia Valeria Sophrone und lass sie Politoria nicht zu sich ziehen, auf dass sie nicht das Schicksal der Leblosigkeit erleide.« Das Leben im Arbeitshaus erscheint Politoria so schlimm wie der Tod. Ihre Bitte an die Engel und Götter ist der Versuch, Kontrolle über eine Situation zu erlangen, über die sie von Rechts wegen nicht mitentscheiden kann. Zugleich fordert Politoria Gerechtigkeit für sich ein. Oft waren es Sklaven wie Politoria, die einer als defizitär empfundenen Gerechtigkeit zur Durchsetzung verhelfen wollten und deshalb zur Magie griffen. Sklaven waren weder per se arm, noch lebten sie in jedem Fall unter bedrückenden Umständen. Stets aber waren sie das Eigentum einer anderen Person und hatten deshalb nur sehr begrenzt die Möglichkeit, über ihr eigenes Schicksal zu befinden. Aus dieser Notlage heraus handelte offenbar auch der namenlose Verfasser einer bei Rom im Bereich eines Friedhofs gefundenen Fluchtafel. Der Bruder des verstorbenen Demetrios, dem Namen nach ein Grieche, wünschte, in seine Heimat zurückzukehren, wurde daran aber durch seinen Chef und mutmaßlichen Eigentümer gehindert, den Heeresarzt Artemidoros. Deshalb forderte die Tafel die Adressaten auf: »Bindet Artemidoros, den Arzt der dritten Prätorianerkohorte. Der Bruder des verstorbenen Demetrios, der als sein Assistent gearbeitet hat, möchte jetzt in sein Heimatland zurückkehren.« Mit dem Arzt, einem griechischen Landsmann des Verfassers, wurden auch das Land Italien und die Tore von Rom verflucht. Der Forderung nach Gerechtigkeit geben immer wieder auch die Opfer von Verbrechen Ausdruck. In einer Welt ohne Polizei und Staatsanwaltschaft waren sie oft auf sich gestellt und wussten sich nicht anders zu helfen, als Beistand höherer Mächte zu erbitten. Die Wünsche der Opfer richten sich seltener darauf, entwendete Gegenstände zurückzuerlangen, als auf die gerechte Bestrafung der Täter. Lass den, der dies getan hat, sein Blut in das Gefäß selbst vergießen, bittet der Schreiber eines Bleitäfelchens aus Aquae Sulis, Bath, die lokale Quellgöttin Sulis. Ihm war ein Bronzegefäß gestohlen worden. Die Person, die das Gefäß geklaut hat, soll gründlich verflucht sein. Möge der Gott ihn finden, wünscht sich der Verfasser auf der Rückseite für den Dieb. Viele Schreiber von Fluchtäfelchen wähnen sich mit den höheren Wesen, an die sie sich wenden, in einer Art Geschäftsbeziehung. Dafür, dass sie den Dieb einer unbestimmten Geldsumme mit seinem eigenen Blut bezahlen lassen, stellt ein Varenus aus dem heutigen Kelvedon in Essex den angerufenen Göttern Merkur und Virtus die Hälfte des Diebesgutes in Aussicht. Von dem Geld, das er zurückzahlen wird, wird die Hälfte dem Merkur und der Virtus gestiftet. Weniger spendabel zeigt sich ein gewisser Dignus aus dem ebenfalls englischen Red Hill bei Nottingham, der Jupiter Optimus Maximus anruft, er möge den Dieb, der ihm 112 Denare gestohlen habe, in seinem Verstand, seinem Gedächtnis, seinen Innereien, seinen Eingeweiden, seinem Herzen, seiner Seele heimsuchen. Der Gott möge auch dafür sorgen, dass der Dieb den Schaden komplett begleicht. Von dem rückerstatteten Geld verspricht Dignus dem Jupiter Optimus Maximus ein Zehntel. Einen besonders vorteilhaften Deal schließt Secundina aus Veldidena, Wilton bei Innsbruck, mit den Göttern Merkur und Moltinus, einer lokalen keltischen Gottheit, deren Zuständigkeitsbereich das Kleinvieh gewesen zu sein scheint. Ihr hat ein Dieb zwei Halsbänder im relativ bescheidenen Gesamtwert von 14 Denaren gestohlen. Secundina übereignet den Schmuck vorübergehend den beiden Göttern, damit auch sie zu Opfern des Diebstahls werden, und fordert sie auf, die Halsbänder ausfindig zu machen und den Dieb von seinem Vermögen, von seiner Familie und seinen Angehörigen zu trennen. Der legendäre Räuber Cacus, der in grauer Vorzeit auf dem Palatin sein Unwesen trieb, soll den Dieb und sein Vermögen entfernen, so wie er der Secundina das ihre geraubt habe. Ob unter Trennen und Entfernen zu verstehen ist, dass die Schreiberin dem Dieb den Tod wünscht, bleibt unbestimmt. Ein cleverer Schachzug ist, dass sie die Götter zeitlich befristet zu Miteigentümern an ihrem Schmuck macht, damit auch sie ein Interesse daran haben, die gestohlenen Halsbänder zu finden. Der Text gipfelt in der Forderung, die Götter sollten den Dieb und seine Sippe der Gerechtigkeit zuführen. Die hier behandelten Texte repräsentieren nur einen Bruchteil des Korpus, das insgesamt rund 1500 Tafeln umfasst. Bemerkenswert ist, dass Fluchtäfelchen aus nahezu allen Teilen der antiken Welt erhalten sind und dass sie sich in Form und Inhalt über die Jahrhunderte kaum veränderten. Bereits aus dem archaischen Griechenland sind einzelne Stücke bekannt und noch in der Spätantike, als das Christentum längst seinen Siegeszug vollendet hatte, hielten viele Menschen unbeirrbar an magischen Ritualen fest, obwohl die neue Religion jeder Art von Magie eine viel klarere Absage erteilte als die polytheistischen Kulte der Vergangenheit. Für Augustinus von Hippo waren solche Praktiken ein Pakt mit den Dämonen, die sich gegen Gott verschworen hatten und deshalb in den Äther verbannt worden waren, von wo sie die Menschen zu bösem Tun anzustiften versuchten. Hinter der Verurteilung magischer Praktiken steckte also nicht die Überzeugung, sie seien wirkungslos, sondern ganz im Gegenteil die Furcht vor ihrer unmittelbaren Wirksamkeit. Mendacium et fabula. So war es nur natürlich, dass seit den Tagen Konstantins des Großen die fortan christlichen Herren über die römische Welt magische Praktiken mit besonderem Argwohn verfolgten und unter Strafe stellten. Konstantin, sein Sohn Constantius II., Valens, Valentinian I. und Theodosius I. haben die Straftatbestände ausgeweitet und die Strafen verschärft. Ins Fadenkreuz der Juristen war die Magie freilich schon viel früher geraten. Bestimmungen gegen Schadenszauber enthielten schon die 12 Tafeln. Auf den 12 bronzenen, auf dem Forum aufgestellten Tafeln war die erste schriftliche Gesetzessammlung der Republik verewigt worden, die eine vom Senat eingesetzte 10-Männer-Kommission Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus erarbeitet hatte. Die Tafel 8 regelte Fälle von Schadenszauber. Mit dem Tod wurde bestraft, wer böse Lieder anstimmt, qui malum carmen incantasit, wer also durch Zaubersprüche versuchte, andere zu schädigen. Die 12 Tafeln gaben dem Leben einer immer noch weitgehend agrarischen Gesellschaft den nötigen rechtlichen Rahmen. Magische Praktiken waren offenbar hauptsächlich dann ein Problem, wenn sie sich auf den Landbau bezogen. Die Todesstrafe sollte auch erleiden, wer Feldfrüchte heraussingt, qui fruges excantasit, und wer fremde Saat herüberlockt, alienam segetem perlexeris. Mit anderen Worten, wer versuchte, sich durch Magie, Ernte oder Aussaat seines Nachbarn anzueignen. Solchen Gesetzen lag die Überzeugung zugrunde, dass man durch das Hersagen magischer Formeln seinen Nächsten Schaden zufügen konnte. Deshalb galt es, entsprechende Rituale per Gesetz zu bannen. Den ausführlichen Bericht über einen Prozess, der auf der Grundlage des Gesetzes gegen das Herüberlocken fremder Aussaat geführt wurde, verdanken wir dem älteren Plinius. Danach wurde 191 vor Christus der freigelassene Gaius Furius Chresimus unter Berufung auf dieses Gesetz angeklagt, weil er auf seinem kleinen Acker einen deutlich höheren Ertrag erzielte als sämtliche Nachbarn auf ihren viel größeren Parzellen. Anklage führte der kurulische Ädil Spurius Postumius Albinus, ein Patrizier und späterer Konsul. Die Gegenpartei war also wirtschaftlich potenter und politisch einflussreicher als der beschuldigte Freigelassene. Zur Verhandlung auf dem Forum brachte Chresimus sein Gesinde, seine Gerätschaften und sein Vieh mit. Gesunde, gut gekleidete Knechte und Mägde, solide gearbeitetes Werkzeug und wohlgenährte Ochsen. Den Richtern rief er zu: »Das, ihr römischen Bürger, sind meine Zauberwerkzeuge. Meine Nachtarbeit, mein Wachen und meinen Schweiß kann ich euch allerdings nicht zeigen.« Die Jury sprach den Bauern einstimmig frei. Die Nachbarn, die Chresimus seinen Erfolg neideten, hätten den Bauern nicht mit der Anklage, er habe Saaten herübergelockt, vor den Richter gezerrt, wenn der Vorwurf des Schadenszaubers von vornherein unglaubwürdig gewesen wäre. Sie setzten darauf, dass die Geschworenen schwarze Magie für Realität hielten und Chresimus entsprechende Praktiken zutrauten. Der Angeklagte konnte die Jury aber von der Haltlosigkeit des Vorwurfs überzeugen und plausibel machen, dass sein Acker nicht durch Zauberei, sondern durch harte Arbeit und gut investiertes Geld so ertragreich war. So gelang es Chresimus, den Prozess gegen die Ankläger zu wenden und nachzuweisen, dass der Magievorwurf für die neidischen Nachbarn nichts als ein Vorwand war, um den unliebsamen Konkurrenten loszuwerden. Das Urteil passt zu einem gesellschaftlichen Klima in der späten Republik und frühen Kaiserzeit, das deutlich aufgeklärter war und in dem jedenfalls Intellektuelle Zaubersprüche und herübergesungene Feldfrüchte für Hokuspokus hielten, auch wenn der sprichwörtliche kleine Mann nach wie vor fest daran glauben mochte. Cicero nahm in seiner Schrift De Natura Deorum über das Wesen der Götter die fundamentale Unterscheidung zwischen Religio und Superstitio vor. Während sich Religio grob, aber nicht passgenau mit Religion übersetzen lässt und sich auf das Ensemble durch die Tradition geheiligter Praktiken im Umgang mit den Göttern bezieht, fasst Superstitio, Aberglaube, alle möglichen Glaubensvorstellungen und Rituale zusammen, die Cicero für Hirngespinste hält. Religio sei durch Vernunft bestimmt, weil es eben rational sei, anzunehmen, dass die Welt durch göttliche Wesen gemacht und geordnet worden sei. Superstitio hingegen hat sich über die Völker ergossen, hat das Denken fast aller unterworfen und sich der Schwäche der Menschen bemächtigt. Sie sei nur dazu da, um den Menschen Angst einzujagen und müsse deswegen mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Cicero sagt es nicht explizit, aber es liegt nahe, dass auch die im magischen Volksglauben verwurzelten Rituale für ihn in die Kategorie Superstitio fallen. Energisch trat in seinen Naturalis Questionis Seneca, Neros Erzieher, der Auffassung entgegen, Magie könne etwas bewirken. Im vierten Buch des diversen Naturphänomenen gewidmeten, vor allem die Erkenntnisse griechischer Naturforscher versammelnden Werkes, erörtert er die Wolken und in diesem Zusammenhang diverse Theorien darüber, wie der Mensch den Zug der Wolken und, damit zusammenhängend, den Niederschlag beeinflussen kann. Manche würden glauben, man könne sich in den Finger stechen und durch das Blut die Wolken umlenken. Seneca hält den Versuch für aberwitzig. »Wie kann in so einem bisschen Blut eine solche Kraft stecken?« fragt er, »dass sie in die Höhe steigt und die Wolken sie spüren. Wie viel einleuchtender sei es da zu sagen, dass alles sei Lug und Trug, Mendacium et Fabula.« Dann bezieht sich der Philosoph ausdrücklich auf die Tafel 8 des 12-Tafel-Gesetzes. Der von ihm leicht abgewandelt zitierte Satz, man solle aufpassen, dass niemand fremde Früchte heraussingt, cavetur, nequis alienus fructus excantasit, gehöre in ein unerfahrenes Altertum, rudis antiquitas, in dem die Leute geglaubt hätten, man könne die Wolken mit Gesängen herbei- und fortzaubern. Dass dem nicht so sei, liege doch offen zutage, denn nichts von alledem habe je Eingang in die Lehre einer Philosophenschule gefunden. Radikaler als alle anderen römischen Autoren macht sich Seneca zum Fürsprecher einer evidenzbasierten, rationalen Sicht auf die Welt. Über Autorität, die komplizierten Zusammenhänge der Natur zu beschreiben und zu erklären, verfügen nicht die Vorfahren und schon gar nicht jeder Hans und Franz, sondern nur Wissenschaftler, in Senecas Worten Philosophen. Das magische Weltbild der Ahnen hat abgewirtschaftet, mag es auch seinen Weg ins die römische Rechtstradition begründende Zwölftafelgesetz gefunden haben. Überraschend ist deshalb, dass Delikte, die mit magischen Praktiken im Zusammenhang standen, just in Senecas Epoche, der frühen Kaiserzeit, durch die Hintertür in die Jurisdiktion zurückkehrten. 53 nach Christus klagte Marcus Tarquitius Priscus, ein Günstling der Kaiserin Agrippina, seinen ehemaligen Chef, den gerade aus der Provinz Afrika nach Rom zurückgekehrten ehemaligen Prokonsul Titius Statilius Taurus, wegen Repetuntenvergehen an. Zur Last gelegt wurde ihm Amtsmissbrauch gegenüber den Provinzialen. Um den Vorwürfen mehr Nachdruck zu verleihen, bezichtigte er ihn auch magischer Praktiken, magicae superstitionis. Die Anschuldigungen waren offensichtlich an den Haaren herbeigezogen, und Taurus konnte den guten Verbindungen seines Gegners zum Trotz mit einem Freispruch rechnen, berichtet wenigstens Tacitus. Dennoch nahm er sich das Leben, weil er die Schande nicht ertragen konnte. Obendrein wurden seine Gärten konfisziert, auf die Agrippina bereits ein Auge geworfen hatte. Die Affäre hatte noch ein Nachspiel, weil einige Jahre später Priscus selbst in einem Repetuntenverfahren verurteilt wurde, sehr zur Freude der Senatoren, die darin einen Akt der Gerechtigkeit gegenüber Taurus sahen. Gesetzliche Grundlage für die Anklageerhebung gegen Taurus war vermutlich ein Senatsbeschluss, der die Bestimmungen der Lex Cornelia de Sicariis et Venefices auf weitere Straftatbestände ausdehnte. Die Lex Cornelia war 81 vor Christus von Sulla eingebracht worden und regelte die Bestrafung von Kapitalverbrechen wie Meuchelmord, Giftmischerei, Brandstiftung und kriminelle Bandenbildung, einschließlich des Versuchs und der Mitwisserschaft. Strafmaß war entweder Verbannung oder Tod, bei Sklaven grundsätzlich der Tod. Der nicht datierte, aber in der spätantiken Rechtssammlung der Digesten enthaltene Senatsbeschluss sah vor, dass dasselbe Strafmaß auch für den gelten solle, der bösartige Rituale, mala sacrificia, durchführt, fekerit oder veranlasst, habuerit. Deutlich mehr ins Detail geht eine andere Quelle der Rechtsliteratur, die um 300 nach Christus niedergeschriebenen pseudopaulinischen Sentenzen. Dort wird auch das Ritual der Fluchtafeln erwähnt. Ans Kreuz geschlagen, cruci suffiguntur oder den Tieren zum Fraß vorgeworfen werden, bestiis opicuntur, soll demnach, wer frevelhafte oder nächtliche Rituale, sacra impia nocturnave, durch Aufsagen von Zaubersprüchen, ob cantarent, durch Fluchtafeln, defigerent oder durch Bindezauber, obligarent, vornahm oder veranlasste. Mit dem Senatsbeschluss, der Gesetzeskraft hatte, wurde schwarze Magie den bei Sulla aufgeführten Kapitalverbrechen gleichgesetzt. Die durch das Zwölftafelgesetz geschaffene Rechtslage war damit nicht nur wiederhergestellt, sondern auf jede Art des Schadenszaubers ausgeweitet worden. Später kamen weitere Straftatbestände hinzu. Magier wurden bei lebendigem Leib verbrannt, wer in ihre Kunst eingeweiht war, den wilden Tieren vorgeworfen oder gekreuzigt. Besitzer magischer Literatur verbannt und mit Vermögenseinziehung bestraft, wenn sie zu den besseren Kreisen Honestiores gehörten. gehörte zu den einfachen Leuten, Humiliores, wer einschlägige Bücher sein eigen nannte, der musste mit der Todesstrafe rechnen. Strafbewehrt waren ferner die Künste von Wahrsagern, Mathematici und sogenannten Chaldäern, Sterndeutern. Die Unterscheidung zwischen Honestiores und Humiliores hatte sich im 2. Jahrhundert nach Christus durchgesetzt. Im selben Maß, wie die Zahl römischer Bürger immer mehr zunahm, opferte man den Grundsatz der Rechtsgleichheit. Während die Honestiores oft mit leichteren Strafen davonkamen, machte man die einfachen Bürger für dasselbe Delikt einen Kopf kürzer. Apuleius ist ein Zauberer. Auch weil unter den christlichen Kaisern der Spätantike die panische Furcht vor magischen Praktiken umging, diente der Magiervorwurf geradezu inflationär als Vorwand dafür, politische Gegner kaltzustellen. Zur Perfektion hatte es darin der Pannonier Maximinus gebracht, der von bescheidener Herkunft als juristischer Fachmann Karriere machte und in den 360er Jahren erst zum Statthalter von Korsika, Sardinien und Etrurien und dann zum für die Getreideversorgung Roms zuständigen Praefectus Annonae sowie schließlich zum Stellvertreter Vicarius des erkrankten Stadtpräfekten Olybrius aufstieg. Maximinus flüsterte dem in Trier residierenden Kaiser Valentinian ein, Olybrius sei unter Zuhilfenahme von Giftmischerei und schwarzer Magie außer Gefecht gesetzt worden. Kraft kaiserlichen Edikts ermächtigt, auch Honestiores der Folter zu unterziehen, entfesselte er eine regelrechte Hexenjagd auf Angehörige der stadtrömischen Aristokratie, von der Ammianus Marcellinus detailreich berichtet. Einer der Beschuldigten, ein junger Mann namens Lollianus, Sohn des Ex-Stadtpräfekten Lampadius, wurde in Abwesenheit von Maximinus befragt und für schuldig befunden, als Minderjähriger ein Buch über schädliche Zauberkünste, Codex Artium Noxiarum, verfasst zu haben. Auf Anraten seines Vaters strengte Lollianus beim Kaiser höchstpersönlich ein Appellationsverfahren gegen die drohende Verbannung an, doch kam er so bloß, wie Ammianus es ausdrückt, vom Regen in die Traufe. Er wurde nämlich an den Statthalter der Provinz Baetica in Spanien überstellt und kam dort durch das Henkerbeil um. Der Opferschauer Campenses wurde der Wahrsagerei angeklagt und verbrannt. Andere Opfer bezichtigte man der Giftmischerei und ähnlicher Verbrechen. Maximinus bereicherte sich unterdessen am eingezogenen Vermögen der Verurteilten. 371 nach Christus wurde er zum Prätorianerpräfekten der gallischen Provinzen befördert, ein Amt, in dem er seinen denunziatorischen Aktivitäten gegen führende Repräsentanten der senatorischen Elite weiter nachging, bevor er selbst Säuberungen unter Gratian zum Opfer fiel. Um wegen magischer Delikte vor den Kadi gezerrt zu werden, musste man nicht übermäßig reich oder angesehen sein. Die meisten dieser Prozesse hatten als Bühne nicht die Hauptstadt, sondern miefige Provinznester, wo kein Ammianus Marcellinus die Fälle für die Nachwelt dokumentierte. Durch einen Glücksfall sind wir aber über ein Magieverfahren bestens unterrichtet, das vor dem Gericht des Prokonsuls der Provinz Afrika in Sabrata an der Küste des heutigen Libyen verhandelt wurde. Magischer Praktiken angeklagt war der um 123 nach Christus im nordafrikanischen Madauros geborene Schriftsteller, Philosoph und Redner Apuleius. Seiner künstlerisch zur Apologie verarbeiteten Verteidigungsrede verdanken wir eine Fülle von Details, die Aufschluss geben über den Umgang mit Magie im römischen Afrika des 2. Jahrhunderts nach Christus. Allerdings selbstverständlich einseitig in Form von Apuleius' Argumentationsstrategie, in der er sich als Opfer einer Kampagne inszeniert. Apuleius verließ als junger Mann um 140 nach Christus seine Heimatstadt, um sich in Karthago, der Metropole des römischen Nordafrika, zum Redner ausbilden zu lassen. Schließlich zog es ihn nach Athen, das noch immer intellektuelles Zentrum der Mittelmeerwelt war. Apuleius hörte bei den herausragenden Philosophen der Epoche und ließ sich in verschiedene Mysterienkulte einweihen. An das Studium schlossen sich eine ausgedehnte Reisetätigkeit durch Griechenland und Kleinasien an, sowie ein längerer Aufenthalt in Italien. In Rom praktizierte er als Anwalt und möglicherweise wohnte er eine Zeit lang in der Hafenstadt Ostia. Auf der Reise nach Alexandreia erkrankte Apuleios in der libyschen Stadt Oea, dem späteren Tripolis, und fand gastliche Aufnahme bei der wohlhabenden Familie des Pontianus, eines jüngeren Freundes aus Studientagen, mit dem er seine Studentenbude, Contubernium, geteilt hatte. Pontianus' Mutter Pudentilla befindet sich währenddessen in einer Zwangslage. Ihr Mann ist viele Jahre zuvor gestorben und ihr Schwiegervater versucht seitdem, Pudentilla ihr Erbe streitig zu machen. Apuleios kommt daher wie gerufen. Pontianus setzt seinen ganzen Ehrgeiz daran, zwischen der Mutter und seinem Freund die Ehe zu arrangieren, um Pudentilla aus den Klauen des Schwiegervaters zu befreien. Er geht auch selbst den Bund fürs Leben ein, mit der Tochter des so heruntergekommenen wie geldgierigen Rufinus. Rufinus erkennt schnell die Chance, die sich ihm hier bietet. Er droht Pontianus damit, ihm seine Tochter zu entziehen, wenn die Hochzeit zwischen Pudentilla und Apuleios nicht abgesagt wird. Doch Pudentilla durchschaut das Spiel und hält unbeirrt an ihren Eheplänen fest. Rufinus gerät darüber so in Rage, dass er zunächst Pudentilla vor ihrem Sohn als Liebchen Amatrix bezeichnet, das seines, also Rufinus Schlafzimmers würdig sei. Außerdem beschimpft er Apuleios öffentlich als Zauberer und Giftmischer. Es gelingt ihm, einen Keil zwischen Pontianus und seinen Freund zu treiben und den jungen Mann davon zu überzeugen, Apuleios sei ein Magus. Dann reicht er überall folgenden Satz aus einem auf Griechisch verfassten Brief Pudentillas an Pontianus herum. Apuleios ist ein Zauberer, und er hat mich so verhext, dass ich ihn liebe. Komm also zu mir, solange ich noch bei Sinnen bin. Der Satz ist aus dem Zusammenhang zitiert, der Rest des Briefes unleserlich gemacht, so dass der Eindruck entsteht, auch Pudentilla halte Apuleios für einen Magier. Vor Gericht kann Apuleios den vollen Wortlaut des Briefes vorlegen, mit dem Pudentilla versucht hat, ihren Sohn von der Absurdität der gegen Apuleios erhobenen Vorwürfe zu überzeugen. Um den Konflikt beizulegen, beschließt Pudentilla auf Anraten des Apuleios, Pontianus und seinen jüngeren Bruder Pudens bereits zu Lebzeiten ihr Erbteil auszuzahlen. Doch wenig später stirbt überraschend Pontianus, dessen Frau bei der Erbschaft leer ausgeht. Pudens verkracht sich mit seiner Mutter und zieht zu seinem Onkel Emilianus, der nun ebenfalls die Chance wittert, an einen Teil des Vermögens zu kommen und sich mit Rufinus gegen Pudentilla verbündet. Folgerichtig enterbt sie den jüngeren Sohn und setzt Apuleios zum Alleinerben ein. In dem Prozess, den sie in dieser Sache vor dem Prokonsul Claudius Maximus in Sabrata führt, wird Pudentilla von Apuleios, Pudens und Emilianus vertreten. Als Rechtsbeistand begeht Emilianus jetzt den fatalen Fehler, gleich zu Beginn seines Plädoyers Apuleios gegenüber den Vorwurf der Magica Maleficia und, im Zusammenhang damit, des Mordes an seinem Stiefsohn Pontianus zu erheben. Der Fall Pudentilla ist damit zum Fall Apuleios geworden. Eine durchtriebene Meisterin der schwarzen Künste. Auf diese Dummheit seines Gegners hat Apuleios nur gewartet. Denn nach römischer Prozessordnung muss nach diesen ungeheuerlichen Anschuldigungen Pudens über seinen Rechtsbeistand Emilianus eine formelle Klage gegen Apuleios einreichen und die Vorwürfe beweisen. Bleibt er den Beweis schuldig, so droht ihm seinerseits eine Klage wegen Verleumdung, Kalumnia. Der Prokonsul Maximus lässt die Klage zu und setzt die Verhandlung wenige Tage nach dem ersten Prozess an, so dass Emilianus keine Zeit zur Beweisführung bleibt. Offenbar hat Apuleios gute Kontakte in die Politik. Er ist mit Maximus' Amtsvorgänger Lollianus Avitus bestens bekannt, der ihm ein Leumundszeugnis für den anstehenden Prozess ausstellt und pflegt auch mit anderen Magistraten freundschaftlichen Umgang. Weil Maximus allein das Urteil zu fällen hat, kann sich Apuleios seiner Sache also relativ sicher sein. Insgesamt 4 Anklagepunkte bringt Emilianus gegen Apuleios vor. Er soll, erstens, Pudentilla mit magischen Lockmitteln in seinen Bann gezogen haben. Deshalb habe er Muscheln und andere Meeresfrüchte gesammelt, um daraus einen Zaubertrank zu brauen. Die Tiere hätten, so heißt es, die Form männlicher und weiblicher Genitalien, von Phallus und Kunnus gehabt. Unterstellt wird also eine Variante des Analogiezaubers. Zweitens soll Apuleios einen Sklaven und eine Bürgerin so verzaubert haben, dass sie zusammenbrachen. Drittens wird ihm der Besitz magischer Gerätschaften und Figürchen angelastet. Viertens heißt es über ihn, er vollziehe nächtliche Zauberriten, verstoße also gegen den bei Pseudo-Paulus wiedergegebenen Senatsbeschluss zur Ergänzung der Lex Cornelia Disicariis et Vinificiis. Apuleius kontert die Anklage, indem er den Magievorwurf als charakteristisches Vorurteil Unkundiger, Imperiti, gegen die Intellektuellen, Philosophie, disqualifiziert. Ihm gehe es da nicht anders als anderen berühmten Philosophen, denen ebenfalls magische Praktiken unterstellt worden seien. Giganten des Geistes vom Schlage eines Demokrit oder Pythagoras. Gemeinsam mit dem Richter Claudius Maximus gehöre er, Apuleius, zur Gruppe der Gebildeten, Literati, denen ihr naturkundliches Wissen verbiete, einem naiven Kinderglauben wie etwa dem Analogiezauber anzuhängen. Mit dem Hinweis auf das häufige Vorkommen der fraglichen Meerestiere gibt er den Hauptanklagepunkt seiner Gegner der Lächerlichkeit preis. Rufinus und Emilianus stehen vor aller Welt als unwissende Barbaren da. Dass Apuleius das Gericht als strahlender Sieger verließ, versteht sich von selbst. Ob er so unschuldig war, wie er sich in der Kunstrede gibt, ist allerdings die Frage. Dass sich der Verfasser Pudentilla tatsächlich mit magischen Kunstgriffen gefügig gemacht hatte, dürfen wir wohl ausschließen. Die Haltlosigkeit dieses Vorwurfs entkräftet aber nicht den Verdacht des Heiratsschwindels, der in der Causa selbstverständlich ebenfalls im Raum stand. Dass mit Pudentilla nicht nur Rufinus und Emilianus, sondern auch der weltkluge Philosoph Apuleius eine gute Partie und einen entsprechend schnellen Denar zu machen hoffte, sollte man nicht vorschnell von der Hand weisen, auch wenn er diesen Verdacht zu zerstreuen versucht. Möglicherweise sah sich die Verwandtschaft um das ihr zustehende Geld geprellt und wusste sich in ihrer Not nicht anders zu helfen, als den schwer zu widerlegenden Magievorwurf gegen den Eindringling zu erheben. Ihr Pech war, dass sie mit Apuleius an einen erfahrenen Gerichtsredner geraten waren, der ihre Argumentation zusammenfallen ließ wie ein Kartenhaus. Möglicherweise inspirierten die Erfahrungen aus dem Magieprozess von Oea Apuleius zum wohl populärsten und literaturhistorisch wirkmächtigsten Roman der Antike. Seine Metamorphosen, auch bekannt unter dem Titel »Der goldene Esel«, berichten in 11 Büchern aus der Perspektive des Ich-Erzählers Lucius von einer magischen Verwandlung und den Abenteuern des Helden in Gestalt eines Esels. Zu Beginn der Handlung führt eine Geschäftsreise Lucius nach Thessalien, wo ihm der Händler Aristomenes die Schauergeschichte von seinem Freund Sokrates auftischt, den eine Hexe mit magischen Tricks ermordet haben soll. Lucius bezieht in der Stadt Hypata Quartier im Haus des steinreichen Geizkragens Milo, vor dessen Frau man ihn sogleich eindringlich warnt. »Hüte dich vor Pamphile, deines Wirtes Frau. Nimm dich in Acht vor ihren bösen Künsten und schändlichen Verführungen. Sie gilt in der ganzen Stadt als Erzzauberin, eine durchtriebene Meisterin der schwarzen Künste, die bloß ein paar Kräuter und Steinchen und ähnliche Kleinigkeiten anzuhauchen braucht, um das Licht des Sternenhimmels in die Tiefen des Tartarus zu versenken und ins uralte Chaos zurückzustürzen.« Solche Worte wecken erst recht die Neugier des Helden. Lucius macht sich an Milos Dienerin Fotis heran, um mehr über Pamphile und ihre magischen Fähigkeiten zu erfahren. Als er am Abend betrunken heimkehrt, lauern ihm vor dem Haus 3 Räuber auf, die er mit seinem Schwert tötet. Am nächsten Morgen wird er verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Vor Gericht verteidigt sich Lucius mit einer formvollendeten Rede, erntet aber nur Gelächter. Man breitet schon Folterwerkzeuge vor ihm aus und fordert ihn schließlich auf, die Toten, die verhüllt vor ihm liegen, aufzudecken. Als er das Tuch hebt, findet er darunter keine Leichen, sondern bloß 3 leere, löchrige Schläuche. Metamorphosen. Lucius ist auf einen zünftigen Schabernack hereingefallen. In Hypata feiert man das Fest des Lachens. Verhaftung und Gerichtsverfahren waren bloß eine Farce. Fotis enthüllt dem Ahnungslosen, dass Pamphile ihm in der Nacht mit ihren Zauberkünsten vorgegaukelt hat, die 3 Schläuche seien Räuber. Mit Fotis Hilfe beobachtet Lucius, wie Pamphile sich in einen Uhu verwandelt. Sie stößt ein grässliches Geheul aus und hüpft ein wenig auf dem Boden herum. Schließlich hebt sie sich auf ihren Flügeln in die Höhe und in vollem Fluge hinaus zum Erker. Lucius möchte der Verwandlungskunst auf den Grund gehen und die Zaubersalbe ausprobieren, um selbst als Uhu in die Lüfte zu fliegen. Dummerweise verwechselt Fotis die Salbe und Lucius verwandelt sich statt in einen Uhu in einen Esel. Fotis will am folgenden Morgen mit Hilfe von Rosen, die der Esel fressen soll, die Verwandlung rückgängig machen. In der Zwischenzeit bezieht Lucius Logis im Stall. Er ist nur seinem Äußeren nach ein Esel und kann nicht sprechen, besitzt aber nach wie vor seinen menschlichen Verstand. Fotis Rückverwandlungsplan vereiteln Räuber, die in der Nacht in Milos Haus einbrechen und den Esel entführen, um mit ihm das Diebesgut abzutransportieren. Für Lucius beginnt eine regelrechte Odyssee, während er immer wieder misshandelt und Zeuge so unglaublicher wie absurder Vorkommnisse wird. Der Esel erlebt die Dummheit, Bosheit und Falschheit der Menschen oft genug am eigenen Leibe. Immer wieder misslingt der Versuch, den Esel in einen Menschen zurückzuverwandeln. Wiederholt kommen in den Abenteuern auch Zauberkünste und übernatürliche Wesen zum Zuge. Während der Esel in der Mühle eines Bäckers arbeitet, beobachtet er, wie der Bäcker seiner Gattin den Laufpass gibt. Die erzürnte Frau wendet sich an eine Hexe, die den Ruf hat, sie könne durch Zaubersprüche, Devotionis und schwarze Magie, Maleficiis, alles bewirken. Zunächst versucht die Hexe, des Mannes tief verwundetes Herz zu heilen und wieder zur Liebe zu bewegen. Als dieser Versuch scheitert, fährt sie schwerere Geschütze auf und schickt einen Zombie, den Schatten einer gewaltsam umgekommenen Frau, um den Bäcker zu töten. Es war so gegen Mittag, als plötzlich in der Bäckerei ein altes, höchst betrübtes Mütterchen erschien, halb bedeckt mit einem kläglichen Umhang, barfuß, bleich wie ein Tuch, hundsmager und das Gesicht größtenteils verdeckt von struppigem, gräulichem, zerrauftem und von Asche schmutzigem Haar. Sie nahm den Meister freundlich bei der Hand, ging mit ihm in die Stube hinein und schloss die Tür ab, als ob sie etwas Geheimes miteinander zu besprechen hätten. Die beiden blieben eine ganze Weile darin. Endlich war das Getreide auf den Mühlen alle geworden, und da die Unterredung immer noch andauerte, traten die Bäckerknechte an die Tür und riefen dem Meister, wieder Frisches zum Aufschütten herauszugeben. Doch konnten sie rufen, so laut sie wollen, kein Meister antwortete. Bald klopfen sie, bald donnern sie an die Tür. Es rührt und regt sich nichts. Da schwant ihnen nichts Gutes. Gewaltsam öffnen sie die Tür. Als sie in die Stube treten, ist das Weib nirgends zu sehen. Den Meister aber finden sie, wie er tot an einem Balken hängt. Mit der Habe des Bäckers wird auch der Esel versteigert. Er kommt nach Korinth, wo ihm die Flucht gelingt. Im nahegelegenen Kenchreae erscheint ihm, nachdem er sich hilfesuchend an die Göttermutter gewandt hat, Isis und eröffnet ihm die Rettung. Am nächsten Tag findet in der Hafenstadt ein Fest zu Ehren der Göttin statt. Apuleius schildert im Detail den Festumzug, die Gebete, Waschungen und Opfer. Es handelt sich um ein kompliziertes Ritual, das von einer streng durchhierarchisierten Kultgemeinde vollzogen wird. Unterschiedliche Elemente sind abgestuft verschiedenen Zirkeln der Anhänger zugänglich. Die Mysterien bilden einen in sich geschlossenen, größtenteils geheimen Raum, der den Eingeweihten die Erlösung verheißt. Der Esel Lucius mischt sich in den Prozessionszug und stiehlt die Rosen aus einem Kranz des Priesters. Durch deren Genuss erlangt er die Rückverwandlung in seine alte Gestalt als Mensch. Zum Dank verschreibt Lucius sein Leben der Isis. Er wird in die Mysterien der Isis und des Osiris eingeweiht, zieht nach Rom, wird dort ins Kollegium der Isis- und Osiris-Priester aufgenommen und betätigt sich, wie Apuleius, als Anwalt. Es gibt unterschiedliche Zugänge zum Roman. Man kann ihn als reine Unterhaltungsliteratur lesen oder als religiöses Pamphlet. Literaturkenner haben ihre Freude an zahlreichen intertextuellen Bezügen und Anspielungen, die in die wundersame Reise des Esels eingebettet werden. Hauptthema des Romans ist die menschliche Neugier, die Lucius erst in die magische Welt der Hexen eindringen und dann an den dunklen Seiten menschlicher Existenz teilhaben lässt. Sie erfüllt sich mit der Einweihung in die Isis- und Osiris-Mysterien, die Apuleius als mit dem aufgeklärten Standpunkt des Philosophen und eklektischen Platonikers kompatiblen Gegenentwurf zur Welt der Hexen und Magier ausmalt. Eine Verwandlungsgeschichte ganz anderer Art erzählt augenzwinkernd Neros Zeitgenosse Petronius in seinem Satyricon, dem neben den Metamorphosen zweiten bedeutenden lateinischen Roman. Die Geschichte steuert der freigelassene Nikeros zum Gespräch während eines Gastmahls bei, das sein Freund Trimalchio, auch er ein Freigelassener, in seiner luxuriösen Villa am Golf von Neapel ausrichtet. Viele der Anwesenden verfügen über eine bestenfalls löchrige Bildung. Darüber macht sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit der raffinierte Aristokrat Petronius lustig, der seinem Kaiser als Schiedsrichter in Fragen des guten Geschmacks, Arbiter elegantiae, zu Diensten war. Wie unwissend Trimalchio und die übrigen Parvenus der Runde sind, wird auch an ihrem unerschütterlichen Glauben an übernatürliche Mächte deutlich. Nikeros erzählt, wie er sich, als er noch ein Sklave war, in die Gattin des Gastwirtes Terentius verliebt. »Melissa, Pulcherrimum Bacchiballum, sehr hübsch und kugelrund.« Eines schönen Tages stirbt Terentius und Nikeros überkommt das Verlangen, seine Melissa zu besuchen, denn in angustis amici apparunt, Freunde zeigen sich in der Not. Sein Vorhaben wird dadurch erleichtert, dass sein Herr nach Capua gefahren ist, um sein Geld auf den Kopf zu hauen. Nikeros überredet einen Gast, einen Soldaten, tapfer wie der Pluto, mit ihm bis zum fünften Meilenstein zu kommen. Vermutlich hat er Angst, denn er bricht in aller Frühe bei Mondschein auf. Die beiden passieren eine Gräberstraße, als der Soldat plötzlich Halt macht und sich bei den Gräbern herumtreibt. Plötzlich geschieht die Verwandlung. »Als ich dann zu meinem Kameraden zurückblickte, hatte der sich ausgezogen und seine Kleider auf den Weg gelegt. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich stand da wie angewurzelt. Aber jener pisste einen Kreis um seine Kleidung, und plötzlich wurde er zu einem Wolf. Der Soldat heult und schlägt sich in die Büsche. Als Nikeros versucht, seine Kleider aufzusammeln, stellt er fest, dass die zu Stein geworden sind. Vor lauter Angst zieht er sein Schwert und schlägt auf alle möglichen Schatten ein, bis er es endlich schafft, sich zu Melissas Haus durchzuschlagen. Bleich wie ein Gespenst trat ich ein, habe mir fast die Seele aus dem Leib gekeucht. Der Schweiß lief mir in Strömen über beide Backen, mir wurde schwarz vor Augen. Kaum habe ich mich je davon erholt. Meine Melissa begann sich zu wundern, was ich denn so spät noch herumspaziere, und sagte, »Wenn du früher gekommen wärst, hättest du uns wenigstens helfen können, denn ein Wolf ist ins Haus gekommen und hat alle meine Tiere zerfleischt. Trotzdem hat er sich nicht ins Fäustchen gelacht, obwohl er entkommen ist. Unser Alter hier hat ihm nämlich eine Lanze in den Hals gebohrt.« Sofort eilt Nikeros nach Hause und findet unterwegs, statt der zu Stein gewordenen Kleider, nur eine Blutlache vor. Im Haus liegt der Soldat im Bett wie ein Ochse. Ein Arzt behandelt eine Wunde am Hals. Da verstand ich, dass er ein Wolf Versipellis war. Der Gastgeber, Trimalchio, nickt beifällig und beglaubigt Nikeros Schauergeschichten sogleich, indem er seinen Gästen flugs eine weitere, noch haarsträubendere Geschichte über einen kleinen Jungen auftischt, den Hexen entführen und durch eine Strohpuppe ersetzen. Nochmals eine andere Art von Metamorphose erwartet die römischen Kaiser, wenn sie nach harten Jahren im Dienst von Volk und Imperium das Zeitliche segneten und in den Götterhimmel aufgenommen wurden. »O je, ich glaube, ich werde ein Gott«, soll Vespasian 79 nach Christus auf dem Sterbebett ausgerufen haben. Ob ein toter Kaiser konsekriert, also zum Gott erhoben wurde, hing davon ab, ob er nach Aktenlage ein guter Kaiser gewesen war. Wer reihenweise Senatoren über die Klinge hatte springen lassen und ein durch Bürgerkriege verwüstetes Reich an seinen Nachfolger übergeben hatte, für den standen die Chancen eher schlecht. Normalerweise wurden dann seine Statuen gestürzt und alle Gesetze annulliert, die er erlassen hatte. Die Konsekration war, wie alles, was bei den Römern mit dem Staat zu tun hatte, ein Rechtsakt. Das Gremium, das über sie zu befinden hatte, war der Senat. Der führte hin und wieder durchaus hitzige Debatten darüber, wie ein verblichener Herrscher zu bewerten sei. Bei Hadrian, der 138 nach Christus starb, bedurfte es einer Rücktrittsdrohung seines Nachfolgers Antonius Pius, um die Vergöttlichung des zweiten Adoptivkaisers im Senat durchzusetzen. Dieser Mann, ihr Senatoren. Ein anders gelagerter Fall war die Konsekration von Neros Stiefvater Claudius. Als der Kaiser, am Genuss eines Pilzgerichts, wie böse Zungen behaupteten, verschieden war, war seine Vergöttlichung durch den Senat reine Formsache. Claudius wurde, wie vor ihm Cäsar und Augustus, post mortem unter die Staatsgötter aufgenommen. Die Konsekration des, milde ausgedrückt, exzentrischen Claudius hat Neros Erzieher, den Philosophen Lucius Annaeus Seneca, zu einer bitterbösen Satire inspiriert. Aus der Vergöttlichung, griechisch Apotheose, des Kaisers machte er die Apokolokyntosis. Das griechische Wort Kolokyntis, lateinisch Kolokyntis, heißt so viel wie Flaschenkürbis, die auch in der Antike bereits im Mittelmeer verbreitete Subspezies der eigentlichen Neuweltfrucht Kürbis. Seneca schrieb also über die Verkürbissung des Claudius. Seneca gibt zu Anfang vor, er sei ein Historiker, der berichtet, was am 13. Oktober 54 nach Christus, am Anfang des glücklichsten Zeitalters, im Himmel geschah. Gefragt, woher er das denn wisse, meint der Erzähler, er müsse auf diese Frage überhaupt nicht antworten, denn schließlich sei er seit jenem Tag ein freier Mann. Alternativ könne er auch antworten, was ihm immer gerade in den Sinn komme, denn wer hat je von einem Historiker vereidigte Zeugen verlangt? Am Ende gibt er augenzwinkernd den Straßenmeister der Via Appia als Gewährsmann preis, der seinerzeit auch die Himmelfahrt von Caligulas früh verstorbener Schwester Drusilla, 38 nach Christus, beobachtet habe. Während Claudius im Sterben liegt, streitet der Götterbote Merkur mit den Parzen, deren Aufgabe es ist, am Ende den Lebensfaden abzuschneiden. Merkur fordert sie auf, das für Claudius schnell zu erledigen, doch Clotho, eine der Parzen, zögert noch. Sie meint, man solle ihm erst Gelegenheit geben, auch die paar Leutchen, die noch übrig sind, noch zu römischen Bürgern zu machen. Die Satire spielt hier auf die unter Claudius in großer Zahl erfolgten Bürgerrechtsverleihungen an Provinzialen an. Die Parzen schneiden dann aber doch den Lebensfaden des Kaisers ab und preisen das mit Nero anbrechende neue Zeitalter. Goldene Zeit, sie steigt nun herab von dem zierlichen Garne. Im Himmel wird Jupiter informiert, ein neuer sei angekommen, von großer Statur, schon ziemlich grau. Jupiter sendet Herkules, um mehr herauszufinden. Der fragt Claudius, auf Griechisch mit einem Homervers: »Wer, wes Volkes bist du? Wo sind deine Heimat und deine Eltern?« Der Angesprochene zitiert prompt einen weiteren Vers des Dichters. »Gleich von Ilion trieb mich der Wind zur Stadt der Kikonen.« Er spielt darauf an, dass er dem julisch-claudischen Herrscherhaus entstammt, das sich auf den trojanischen Helden von Ilion Aeneas als Stammvater beruft. Zum thrakischen Stamme der Kikonen hatte es Odysseus nach dem griechischen Sieg bei Troja verschlagen. Die Antwort wird aber im Himmel missverstanden und von Phebris, der Göttin des Fiebers, umgehend korrigiert. »Der Kerl lügt wie gedruckt. Ich habe doch so viele Jahre mit ihm zugebracht, und ich sage dir, in Lugunum ist er geboren. In Lyon.« Claudius gerät in Rage, weil er nicht gewohnt ist, dass ihm widersprochen wird, und fordert, Phebris solle hingerichtet werden. Herkules weist Claudius zunächst ein wenig dezent darauf hin, dass sein Wort im Himmel nichts gilt. Doch gelingt es Claudius, den Halbgott von seinem Anliegen zu überzeugen, bei der Götterversammlung seine Vergöttlichung zu erwirken. Herkules und Claudius dringen zum Rat der Götter vor, der dem römischen Senat wie ein Spiegelbild gleicht. In der Versammlung geht es rustikal zu, alle reden durcheinander, bis Jupiter sie endlich zur Ordnung ruft. »Ihr veranstaltet hier ja das reinste Nomadenlager, Meramapalia. Das Wort stammt aus dem Karthagischen und bezeichnet eine Art Wohnwagen. Claudius wird aus der Versammlung geschickt und die Bewohner des Olymp sind unter sich. Der Götterrat gleicht auch insofern dem römischen Senat, als seine Versammlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Geheimen stattfinden. Der doppelgesichtige Janus ergreift das Wort und spricht sich aus grundsätzlichen Erwägungen gegen die Vergöttlichung von Sterblichen aus. Dagegen beantragt der Totengott, dies Pater, ein schäbiger Geldwechsler, Numulariolus, Claudius unter die Götter aufzunehmen, schließlich sei es eine Frage der Staatsräson, und außerdem sei er schließlich mit dem vergöttlichten Augustus verwandt. Im Götterrat scheint nach dieser Debatte Claudius' Sieg zum Greifen nahe, als sich ausgerechnet Augustus höchstpersönlich erhebt und zu einer Erwiderung ansetzt. Wofür habe er den Bürgerkrieg beendet, Frieden geschaffen und Rom zu einer veritablen Hauptstadt gemacht, wenn mit Claudius jetzt ein Massenmörder unter die Götter erhoben wird? Dieser Mann, ihr Senatoren, erregt er sich, der euch den Eindruck macht, als könne er keiner Fliege was zuleide tun, der hat Menschen gemordet mit der gleichen Leichtigkeit, mit der ein Hund das Bein hebt. Damit ist der Fall Claudius erledigt. Die Versammlung lehnt die Vergöttlichung ab, Merkur wird beauftragt, den toten Kaiser in die Unterwelt zu geleiten. Während sie auf der Via Sacra durch Rom schreiten, wird Claudius Zeuge seines eigenen Begräbnisses. Er möchte gern noch ein wenig verweilen, weil ihm der Klagegesang so gut gefällt, doch unerbittlich schiebt ihn Merkur dem Marsfeld entgegen, wo er, zwischen Tiber und Via Tecta, in der Gegend des heutigen Campo dei Fiori, in die Unterwelt hinabsteigt. Dort erwartet ihn die Menge der von ihm Hingerichteten, die ihn mit lautem Händeklatschen empfangen, weil er wie sie seine Tage im Hades fristen muss. Der verwirrte Claudius deutet den Jubel aber fehl und ruft ihnen zu: »Alles ist voll Freunden, wie kommt ihr denn hierher?« Schließlich wird er dem Richter der Schatten, Eacus, vorgeführt. Sein Saufkumpan Petronius, nicht identisch mit dem Verfasser des Satyricon, übernimmt die Rolle des Verteidigers. Claudius wird nach kurzem Prozess für schuldig befunden, nur über die Strafe herrscht Uneinigkeit. Soll er den ewig durstigen Tantalus von seinen Qualen befreien und in dessen Rolle schlüpfen? Oder Sisyphus ablösen, der immer wieder den gleichen Felsen den Abhang hinaufrollen muss? Man einigt sich darauf, dass Claudius dazu verurteilt wird, mit einem durchlöcherten Würfelbecher immerzu sein Glück zu versuchen. Schließlich erscheint Caligula, der erfolgreich den Verstorbenen für sich als Sklaven reklamiert. Caligula schenkt ihm den Eacus und der wiederum seinem freigelassenen Menander, damit er beim kaiserlichen Sondergericht angestellt würde. Was bezweckte Seneca damit, dass er den toten Claudius der Lächerlichkeit preisgab? Wollte er sich bei seinem Schützling Nero und dessen Mutter Agrippina anbiedern, die mutmaßlich hinter dem Giftmord an Claudius steckte? Die freilich hatten gerade erst dafür gesorgt, dass der Kaiser unter die Götter aufgenommen wurde. Konnte die Satire deshalb nicht auch als Kritik daran, zumindest aber an der Praxis der Konsekration überhaupt gelesen werden? An einem Staatsakt, der Seneca offenbar kaum mehr einleuchtete als die magischen Rituale, über die er sich an anderer Stelle lustig machte. Gewiss, der linkische, exzentrische Claudius war ein weiches Ziel für Satire aller Art, und er hatte die Spottlust seiner Landsleute offenbar auch schon zu Lebzeiten herausgefordert. Nach Neros Amtsantritt machte sich zunächst das Gefühl allgemeiner Erleichterung breit. Die Ära Claudius erschien im Rückblick wie eine bleierne Zeit, nach der jetzt ein junger und unkonventionell auftretender Kaiser echte Aufbruchstimmung verbreitete. Wenn die Apokolokyntosis sich über die komischen Seiten der Autokratie lustig macht, dann ist sie auch ein Zeugnis für die intellektuellen Freiheiten, die dieses System bei allem Zwang noch zuließ. Jedenfalls dann, wenn man, wie Seneca, zum inneren Zirkel der Macht gehörte. Daraus vertrieb den Philosophen wenige Jahre später ein immer machtbewusster agierender Nero, der sich bald von seinem Lehrmeister emanzipiert hatte. Seneca stürzte vom Olymp kaiserlicher Gunst, so wie Claudius aus dem Götterhimmel verbannt worden war. Kapitel 7 Verschwiegene Gesellen von Verschwörungen und Geheimlogen. Eines schönen Apriltags 65 nach Christus erscheint der Tribun Gavius Silvanus mit einer Abteilung Prätorianer vor dem großzügigen Landhaus, wenige Meilen vor den Toren Roms. Die Soldaten umstellen den Gebäudekomplex, dann klopft Silvanus an die Tür und begehrt den Hausherrn zu sprechen. Seneca ist mit seiner Familie soeben aus Kampanien heimgekehrt, wo man die Wintermonate angenehmer verlebt als in Rom. Der Philosoph und seine Gattin Pompeia Paulina liegen gerade mit zwei Freunden zu Tisch, als sich der Prätorianer-Tribun melden lässt. Welch ein Künstler! Silvanus berichtet Seneca, was zuvor Antonius Natalis ausgesagt hat, ein römischer Ritter und damit Angehöriger des nach der Senatorenschaft zweithöchsten Standes. Natalis hat nämlich zu Protokoll gegeben, er sei von Gnaeus Calpurnius Piso zu Seneca geschickt worden, um sich zu beschweren. Seneca habe Krankheit vorgeschützt und Piso nicht empfangen, als dieser sich mit ihm habe besprechen wollen. Er habe lediglich ausgerichtet, man müsse sich nicht andauernd mündlich austauschen, ohnehin beruhe sein Wohl auf demjenigen Pisos. Was aussah wie eine unschuldige Unterredung, wurde dadurch zur Staatsaffäre, dass der Konsul Piso der Kopf einer Verschwörung war, die Nero nach dem Leben trachtete. Die Herrschaft des jungen Kaisers hatte in den besseren Kreisen Roms zunehmend Unmut ausgelöst, weil Nero sich ganz dem Leben als Künstler, der er sein wollte, hingab und darüber die Staatsgeschäfte vernachlässigte. Nachdem der 16-Jährige 54 nach Christus den Purpur angelegt hatte, waren seine charakterlichen Defizite zunächst nicht sichtbar geworden, weil er unter dem bestimmenden Einfluss seiner Mutter Agrippina, des Prätorianerpräfekten Burrus und eben Senecas, seines Erziehers, stand. Gemeinsam hatten sie dafür gesorgt, dass der Prinzipat nach außen ein Bild abgab, das im Einklang mit den Erwartungen stand, welche die Römer auf ihren Kaiser projizierten. Allerdings erwachte in Nero recht bald das Bewusstsein, dass er als Herrscher über die römische Welt im Grunde tun und lassen konnte, was er wollte. 59 nach Christus entledigte er sich seiner Mutter durch einen feigen Mordanschlag. Seinem Biographen Sueton zufolge versuchte er, Agrippina zu vergiften, scheiterte jedoch, weil die kluge Frau durch Einnahme eines Antidots vorgebeugt hatte. Eine andere Version überliefert Tacitus. Danach verwarf Nero nach einigem Hin und Her überlegen den anfangs gefassten Plan, Agrippina zu erdolchen oder zu vergiften, weil ein solcher Anschlag unweigerlich den Verdacht auf ihn gelenkt hätte. Schließlich verfiel er auf die Idee, Agrippina durch einen arrangierten Schiffsunfall aus dem Verkehr zu ziehen. Es gelang auch, vor dem mondänen kampanischen Badeort Baiae, das zuvor präparierte Schiff, mit dem Agrippina einen Ausflug unternahm, zu versenken. Doch die 43-jährige Kaiserinmutter war eine geübte Schwimmerin und rettete sich ans Ufer. Wie es danach weiterging? Darin weichen die Berichte wieder mehr oder weniger stark voneinander ab. Sueton zufolge fingierte Nero einen Anschlag Agrippinas auf ihn selbst und daraufhin ihren Selbstmord. Tacitus lässt ihn ein dreiköpfiges Killerkommando schicken und Agrippina ermorden. Wenige Jahre später, 62 nach Christus, starb Prätorianerpräfekt Burrus an einer Krankheit und Seneca zog sich ins Privatleben zurück. Damit war Nero unumschränkter Herrscher über ein Imperium, das vom Atlantik bis zum Euphrat reichte, aber gleich von drei großen Krisen erschüttert wurde. Erstens hatten 58 die Parther eine Offensive gegen die römischen Orientprovinzen gestartet. Anstoß waren Streitigkeiten über das von beiden Imperien beanspruchte Königreich Armenien. Daraus war ein zäher Grenzkrieg geworden, der über Jahre starke militärische Kräfte band. 62 errangen die Parther bei dem armenischen Ort Randeia einen Sieg über die beiden Legionen des Statthalters von Kappadokien, Paetus. Wochen später traf die Nachricht von der katastrophalen Niederlage in Rom ein und sorgte dort für Panik und Empörung. Zweitens verwüstete wenig später, Ende Juli 64, ein großer Brand Rom. 9 Tage lang wütete das Feuer, weite Teile der Stadt versanken in Schutt und Asche, zahllose Menschen verloren ihr Leben, weil ihre Wohnungen in großen, bis zu 6 Stockwerken hohen Mietskasernen zur tödlichen Falle wurden. Schnell machten Gerüchte die Runde, Nero habe, während Rom ein Raub der Flammen wurde, in seinem Palast gesessen und die Katastrophe besungen. Einige behaupteten sogar, sie hätten den Kaiser beobachtet, wie er selbst das Feuer gelegt habe. Beides war nachweislich falsch, denn Nero weilte, während der Brand ausbrach, im 50 Kilometer von Rom entfernten Antium. Dennoch war der Schaden ungeheuer, den sein Ansehen bei den Römern nahm. Gegen die Erosion des kaiserlichen Prestiges halfen weder die unverzüglich eingeleiteten Hilfsmaßnahmen noch die von Neros Regierung vernünftigerweise erlassenen Gesetze gegen die viel zu hohe und dichte Bebauung. Drittens schließlich braute sich über dem kleinen Judäa am Ostrand des Mittelmeers großes Unheil zusammen. Die Provinz litt unter der Ignoranz, mit der die römische Verwaltung über die besonderen Bedürfnisse des jüdischen Monotheismus hinwegsah, außerdem unter einer langen Reihe von Statthaltern, deren Inkompetenz allein durch ihre Korruptheit überboten wurde. Außerdem zerfielen die Juden selbst in viele, einander erbittert bekämpfende Gruppen. Eine besonders radikale Stadtguerilla, die Sikarier, Messerstecher, erhielt in der sich verbreitenden Weltuntergangsstimmung immer mehr Zulauf und tyrannisierte die Provinz, ohne dass die römischen Behörden imstande waren, effektiv gegen sie vorzugehen. Ein provinzweiter Aufstand, der dann 66 auch tatsächlich ausbrechen sollte, warf bereits seit den 50er Jahren seine Schatten voraus. Solcher Art, während seiner Regierung auf verschiedenen Ebenen herausgefordert, arbeitete Nero an seiner Karriere als Künstler. 60 nach Christus stiftete er die Neronia, einen Wettkampf nach Art der griechischen Agone. Höhepunkt der Veranstaltung, die in Neapel stattfand, war der Auftritt des Kaisers selbst. Dort sang er öfters und während mehrerer Tage, berichtet Sueton und fügt hinzu, dass er sich eigens Klaköre aus Alexandreia habe herbeischaffen lassen, weil die im Theater die beste Stimmung verbreiteten. 64 sollten die Neronia erstmals in Rom stattfinden, mussten aber wegen des Brandes auf das folgende Jahr verschoben werden. Dann endlich konnten auch die Römer zu Zeugen von Neros musikalischen Darbietungen werden. Nero zog, so wie alle anderen auch, sein Los aus der Urne und betrat, sobald er an der Reihe war, die Bühne, zugleich die Prätorianerpräfekten, die ihm die Kithara trugen und dahinter die Militärtribunen und seine engsten Freunde. Kaum hatte er sich aufgestellt und seine einleitende Rede beendet, ließ er durch den Konsular Cluvius Rufus ausrufen, er werde die Niobe singen. Er hielt tatsächlich bis zur 10. Stunde durch. Für traditionsbewusste Senatoren waren Auftritte wie dieser ein handfester Skandal. Sie betrachteten sich als Standesgenossen des Princeps, und als Mime oder Sänger aufzutreten, war mit ihrer Würde absolut unvereinbar. Senatoren machten Politik und führten Heere, allenfalls widmeten sie sich, wie Tacitus, der Geschichtsschreibung oder wie Cicero und Seneca, der Philosophie. Aber Auftritte im Theater, bei Wagenrennen oder gar Gladiatorenspielen waren für die hohen Herren ein gesellschaftliches Tabu, an dem niemand rütteln durfte. Wenn die Senatoren jetzt also Zeugen von Neros Darbietungen wurden, sich aber zugleich der Eindruck aufdrängte, die Regierung schiebe ungelöste Probleme vor sich her, dann entstand der fatale Eindruck, Nero sei dem hohen Amt nicht gewachsen. Die Autorität des ersten Princeps, Augustus, hatte maßgeblich auf seinen Leistungen beruht, vor allem darauf, dass er nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs in Rom und im Reich Frieden gestiftet hatte. Seine Nachfolger hatten seit den Tagen des Tiberius von diesem Kapital gezehrt. Doch jetzt, ein halbes Jahrhundert nach dem Tod des Augustus, hatte es sich verbraucht. Neros Feldherr Corbulo mochte die Niederlage von Randeia im folgenden Jahr noch zu einem Sieg wenden, der Kaiser selbst tatkräftig gegen das Leid ankämpfen, das der Brand Roms verursacht hatte, und 66 nach Christus, nach dem Ausbruch des jüdischen Krieges, seinen fähigsten General Vespasian nach Judäa schicken, um die Krise beizulegen. In der Wahrnehmung seiner Untertanen, vor allem der Senatoren, verfestigte sich indes mehr und mehr das Bild eines Herrschers, der die Kontrolle verloren hatte. Dem erschöpften Staat aufhelfen. So macht sich in Rom Wechselstimmung breit. Um den Senator Gaius Calpurnius Piso spross einer bis ins dritte Jahrhundert zurückreichenden Familie, die viele Konsuln gestellt hat, formiert sich eine Verschwörergruppe, die Zulauf nicht nur aus den Reihen der Senatoren und Ritter, sondern auch von Soldaten und Frauen erhält, wie Tacitus schreibt. Piso sei charismatisch gewesen, spendabel und ein glänzender Redner. Er habe sich deshalb wie von selbst als Kristallisationspunkt der Bewegung angeboten, zugleich sei er aber den sinnlichen Genüssen und der Verschwendungssucht verfallen gewesen. Das Urteil des Historikers über den Kopf der nach ihm benannten pisonischen Verschwörung fällt bestenfalls zwiespältig aus. Die Verschwörer eint das Bestreben, dass sie Nero loswerden wollen. Zusammengeführt werden sie aber von den unterschiedlichsten Motiven. Einige hegen persönlichen Groll gegen ihn, wie der Dichter Lucan, dessen Gedichte der Kaiser aus Missgunst nicht hat erscheinen lassen wollen, wie der Senator Quintianus, den Nero in einem Schmähgedicht verspottet hat, oder wie der Prätorianerpräfekt Faenius Rufus, der sich hinter seinem Kollegen Tingellinus zurückgesetzt fühlt. Andere, wie den designierten Konsul Lateranus, treibt die Sorge um den Staat um. Und eine dritte Gruppe bilden politische Abenteurer, die sich von Neros Ableben Rückenwind für ihre eigene Karriere versprechen. Tacitus beschreibt genau, wie sich die Verschwörer bei ihren Treffen immer mehr in Rage gegen den Kaiser hineinsteigern und Pläne schmieden, die aber sogleich wieder zerredet werden. Nero schöpft Verdacht, dass sich etwas gegen ihn zusammenbraut, als eine Frau namens Epicharis festgenommen wird, die zuvor versucht hat, den bei der Flotte in Misenum stationierten Seeoffizier Volusius Proculus in die Verschwörung hineinzuziehen. Proculus hat das Gespräch mit Epicharis unverzüglich nach Rom gemeldet, weil er von ihr aber keinen Namen erfahren hat, stochern die Ermittler im Nebel herum. Trotzdem macht sich unter den Verschwörern Panik breit. Man hat das Gefühl, schnell handeln zu müssen. Zunächst fasst man den Plan, Nero in Pisos Villa bei Baiae zu ermorden, doch widersetzt sich der Kopf der Gruppe diesem Plan, weil er nach vollbrachter Tat die Rache von Nero-Anhängern fürchtet. Schließlich kommen die Verschwörer überein, das Ceresfest mit seinen Zirkusspielen für das Attentat zu nutzen. Lateranus solle sich dem Kaiser nähern und sich vor ihm niederwerfen, vorgeblich um ihn um eine Finanzspritze zu bitten, tatsächlich aber um ihn dabei so umzureißen, dass die mitverschworenen Prätorianeroffiziere sich auf den wehrlos am Boden liegenden stürzen könnten. Der Senator Flavius Cervinus, dessen Geist Tacitus als durch lange Völlerei zerrüttet bezeichnet, hat sich ausbedungen, den ersten Streich zu führen und sich dafür auch schon einen Dolch beschafft. Am Tag vor dem geplanten Anschlag führt Cervinus zu Hause ein langes Gespräch mit dem Ritter Antonius Natalis, einer der Schlüsselfiguren der Verschwörergruppe. Dann gibt er seinem freigelassenen Michelus den Auftrag, den Dolch zu schärfen. Außerdem lässt er ihn Verbandsmaterial und Medikamente zusammentragen, schenkt seinen Lieblingssklaven die Freiheit und versiegelt sein Testament. Bald ist er niedergeschlagen, dann führt er Reden von aufgesetzter Fröhlichkeit, schließlich verschlingt er eine Mahlzeit, die noch üppiger ist als sonst. Milichus kann eins und eins zusammenzählen. Vor seinem geistigen Auge erscheint die Belohnung, die er erhält, wenn er das, was er gesehen hat, den Behörden meldet. Seine Frau rät ihm zu sofortigem Handeln. Schließlich hätten viele Sklaven und Freigelassene beobachtet, was im Hause vor sich geht. Es gäbe keine andere Möglichkeit, als den Verdacht zu melden. Milichus begibt sich also zum Palast, wird aber zunächst abgewiesen. Als er jedoch erklärt, er habe Informationen über eine unmittelbar bevorstehende Gefahr, wird er erst zu Neros Freigelassenem Epaphroditus gebracht und dann direkt vor den Kaiser selbst, dem er alles haarklein berichtet. Auch den Dolch kann er vorweisen. Jetzt wird Cervinus herbeigeholt, erklärt aber alles mit ruhiger Stimme und bleibt äußerlich gefasst. Michelus sei ein Schwindler, holt er zum Gegenangriff aus, doch der Freigelassene entsinnt sich gerade noch rechtzeitig der langen Unterredung, die Cervinus und Natalis am Morgen geführt haben. Also wird auch Natalis einbestellt. Er und Cervinus werden getrennt über den Inhalt ihres Gespräches verhört. Die Aussagen widersprechen einander, und die beiden werden festgenommen. Als sie in die Folterkammer geführt werden, bricht erst Natalis, dann auch Cervinus zusammen. Beide legen ein umfassendes Geständnis ab. Vor allem Natalis, der wichtigste Verbindungsmann im Netzwerk der Verschwörer, belastet eine große Zahl Mitverschworener, die einer nach dem anderen verhaftet werden. Einige von ihnen verraten selbst ihre engsten Freunde, einer sogar die eigene Mutter. Auch Epicharis wird gefoltert, hält aber dicht und nimmt sich das Leben, bevor sie Namen preisgeben kann. Tacitus setzt ihr ein anrührendes Denkmal. Damit gab eine Freigelassene, eine Frau, ein leuchtendes Beispiel, dass sie der Folter zum Trotz fremde, ihr so gut wie unbekannte Männer nicht verriet, während Freigeborene und Männer, römische Ritter und Senatoren, ohne gefoltert worden zu sein, ihre nächsten Angehörigen denunzierten. Einige der Verschwörer versuchen noch, Piso davon zu überzeugen, ins Prätorianerlager zu gehen und mit einer flammenden Rede die Macht an sich zu reißen. Doch Piso tut nichts dergleichen, zieht sich in sein Haus zurück und schneidet sich die Pulsadern auf, während Neros Häscher im Anmarsch sind. Die Verschwörung bricht vollständig in sich zusammen. Die meisten Mitwisser werden enttarnt und verhaftet, viele von ihnen hingerichtet. Lateranus erhält nicht einmal Gelegenheit, sich von seiner Familie zu verabschieden. Er wird von dem Tribunen Statius, einem Mitverschworenen, erstochen. Auch auf Seneca fällt der Verdacht, obwohl seine Mitwisserschaft nicht nachgewiesen werden kann. Der Philosoph bestätigt gegenüber dem zu ihm gesandten, ebenfalls zur Verschwörergruppe gehörenden Tribun Silvanus die Aussage des Natales, er habe tatsächlich Piso, der ihn besucht habe, abgewiesen, weil er sich schlecht gefühlt habe. Silvanus meldet dies Nero, der daraufhin fragt, ob Seneca bereits Vorbereitungen zum Selbstmord getroffen habe. Als Silvanus verneint, wird er zu Seneca zurückgeschickt, um ihm den Selbstmordbefehl des Kaisers zu überbringen. Nachdem sich der Philosoph von seinen Freunden verabschiedet hat, öffnet er sich die Pulsadern. Weil sich aber das Sterben für seinen Geschmack zu lange hinzieht, lässt er sich Gift reichen. Als auch dieser Versuch misslingt, begibt sich Seneca ins Dampfbad, wo er die Hitze das Werk vollenden lässt. Auch seine Frau Paulina beschließt zu sterben und schneidet sich ebenfalls die Pulsadern auf. Nero ordnet jedoch an, die Wunden zu verbinden und Paulina zu retten. Für den Stoiker Seneca liegt, wie Tacitus berichtet, in dem ehrenvollen Tod, den Paulina aus freien Stücken zu sterben bereit ist, noch mehr Glanz, Claritudo, als in seinem eigenen, mit Festigkeit, Constantia ertragenen. Wacht also auf! Die pisonische Verschwörung scheiterte, an der Unentschlossenheit ihrer Akteure und auch daran, dass sie sich, außer auf die Beseitigung Neros, nicht auf politische Ziele verständigen konnten. Wenige Monate nach den Ereignissen versuchte der Konsular Annius Vinicianus, Nero zu stürzen, doch auch er bleibt erfolglos. Dennoch starb Nero wenige Monate später. Die Verschwörung hatte mittelfristig einen erheblichen Beitrag zur Destabilisierung seiner Herrschaft geleistet. Es war offenbar geworden, dass ein Kaiser sich nicht länger nur darauf stützen konnte, ein Nachkomme des Augustus zu sein. Im Frühjahr 68 nach Christus revoltierten die Legionen am Rhein und es wurde, wie Tacitus bemerkt, das Geheimnis der Herrschaft, Arcanum Imperii, offenbar, dass ein Princeps anderswo als in Rom gemacht werden könne, nämlich an den fernen Rändern des Reiches, wo die Masse seiner Legionen standen. Das Ende der von Augustus begründeten julisch-claudischen Dynastie stürzte Rom in die Krise des Vierkaiserjahres 69. In der es keinem der drei nur jeweils wenige Monate regierenden Herrscher, Galba, Otho und Vitellius, gelang, Autorität zu gewinnen und seinem Prinzipat Dauer zu verleihen. Erst Vespasian, der im Sommer 69 als Sieger des jüdischen Krieges feststand, konnte seine Herrschaft und die seiner Familie, der Flavier, langfristig durchsetzen. Unter den Flaviern hatten die Senatoren noch einmal weniger zu sagen als unter ihren julisch-claudischen Vorgängern. Obwohl sie gescheitert war, hatte die pisonische Verschwörung also sehr wohl einen tiefgreifenden politischen und auch gesellschaftlichen Wandel ausgelöst, auch wenn der Impuls nicht in die von den Verschwörern bevorzugte Richtung ging. Als völliger Fehlschlag hatte mehr als 100 Jahre zuvor auch bereits jener Umsturzversuch geendet, der bis heute mit dem Namen Lucius Sergius Catilina verbunden ist und den als Konsul vereitelt zu haben Cicero zeitlebens stolz war. Der Selfmade-Man und politische Senkrechtstarter Cicero und der verkrachte Patrizier Catilina sind die Hauptakteure des Dramas, das im Herbst 63 vor Christus die Hauptstadt fast zwei Monate lang in einen Ausnahmezustand versetzte. Und obwohl der von Catilina angezettelte Staatsstreich scheiterte, hatte auch er Wirkungen weit über den Tag hinaus. Lucius Sergius Catilina war kurz nach 110 vor Christus zur Welt gekommen und hatte als junger Mann im Kielwasser des Diktators Sulla Karriere gemacht. Als der seine Gegner ächten und ermorden ließ, tat sich Catilina in der einsetzenden Proskriptionswelle als besonders grausamer Gefolgsmann hervor. Er soll seinen Bruder ermordet und nachträglich in die Proskriptionslisten eingetragen, sowie später auf Befehl Sullas seinen Schwager Gratidianus gefoltert und getötet haben. Den Kopf, heißt es, habe er eigenhändig zu Sulla in den Apollo-Tempel gebracht und sich dort die Hände im Weihwasser abgewaschen. Außerdem sagte man ihm nach, er habe seine erste Frau Gratiana ermordet, um die so schöne wie reiche Aurelia Orestilla heiraten zu können. 73 vor Christus klagte Publius Clodius ihn wegen sexueller Handlungen mit einer Vestalin an. Wäre er schuldig gesprochen worden, so wäre die Strafe der Tod gewesen. Diversen Skandalen zum Trotz erreichte er 68 die Prätur, das nach dem Konsulat zweithöchste Amt der senatorischen Ämterlaufbahn. Er absolvierte anschließend die obligatorische Statthalterschaft in der Provinz Afrika und bewarb sich 66 für das folgende Jahr um das Amt des Konsuls. Soweit hatte sich Catilinas Laufbahn in den üblichen Bahnen entwickelt. Sieht man einmal davon ab, dass seine Familie, die altadlige Gen Sergia, verarmt und seit rund einem Jahrhundert nicht mehr in den Konsulatslisten aufgetaucht war. Vielleicht strebte Catilina gerade deshalb mit solch nachgerade brutaler Zielstrebigkeit das höchste Amt an. Doch erlitt seine Karriere einen Knick, als Bewohner der Provinz Afrika nach seiner Rückkehr nach Rom ein Repetundenverfahren gegen ihn anstrengten. Catilina wurde des Amtsmissbrauchs beschuldigt. Angeblich hatte er sich auf Kosten der lokalen Bevölkerung bereichert. Was an den Vorwürfen dran war, lässt sich in der Rückschau nicht sagen. Tatsächlich gab es etliche Präzedenzfälle für römische Magistrate, die aus den ihnen anvertrauten Provinzen als reiche Leute nach Rom heimkehrten und ihren Reichtum allen möglichen kriminellen Machenschaften verdankten. Häufig passierte es allerdings auch, dass Repetundenprozesse von politischen Gegnern missbraucht wurden, um einen ehrgeizigen Senator aufs Abstellgleis zu schieben. Am Ende wurde Catilina in dem Verfahren freigesprochen, weil viele einflussreiche Senatoren sich für ihn verwendeten. Wenn das Commentariolum Petitionis, ein Handbuch für Kandidaten, die sich um Magistraturen bewerben, aus der Feder des Cicero-Bruders Quintus stammen sollte, so geht auf ihn auch die darin erhaltene maliziöse Bemerkung zurück, Catilina sei nur freigesprochen worden, weil er das Gericht so arm verlassen habe, wie seine Richter es vor dem Urteilsspruch gewesen seien. Nahezu sicher machten also Gerüchte die Runde, Catilina habe die Richter großzügig bestochen. Politisch nützte ihm der Freispruch indes wenig. Der Konsul Lucius Volcatius Tullus hatte ihn bereits im Vorfeld der Konsulwahlen von der Kandidatenliste gestrichen. Für Catilinas ehrgeizige Pläne war die Disqualifizierung ein herber Rückschlag. Deshalb hatten ihn viele sogleich in Verdacht, als Gerüchte herumgeisterten, die Konsuln des Jahres 65 vor Christus sollten mit anderen Senatoren am Tag ihrer Amtseinführung, dem 1. Januar, ermordet werden. Das Chaos um die Konsulwahlen war mit der Streichung Catilinas von der Kandidatenliste noch nicht zu Ende. Denn die erfolgreichen Bewerber, Publius Autronius Paetus und Publius Cornelius Sulla, der Neffe des Diktators, waren wegen Wahlbestechung nachträglich disqualifiziert, der Sieg dem Dritt- und Viertplatzierten zuerkannt worden. Deshalb war die Anspannung hoch, als Lucius Manius Torquatus und Lucius Aurelius Cotta ihr neues Amt antraten. Ob es tatsächlich Pläne für einen Anschlag gab, ist höchst zweifelhaft. Und selbst wenn es sie gab, hatte der verhinderte Konsul in dieser sogenannten ersten catilinarischen Verschwörung kaum eigene Aktien. Denn die Gerüchte über eine Urheberschaft Catilinas kamen erst auf, nachdem seine Rolle im versuchten Staatsstreich des Jahres 63 vor Christus offenbar geworden war. Sueton nennt Caesar und Crassus als Hintermänner des Neujahrsputsches 65 vor Christus, doch auch diese beiden hatten es wohl nicht auf einen Staatsstreich angelegt. Catilina richtete derweil seine Hoffnungen auf das Jahr 63. Er bewarb sich abermals um den Konsulat und wurde diesmal auch zur Wahl zugelassen. Obwohl er Sulla viel verdankte und auch später stets in den Reihen konservativer Politiker hospitiert hatte, die den senatorischen Konsens wahren und das Volk aus politischen Streitfragen heraushalten wollten, trat er nun mit einer dezidiert popularen Agenda zur Wahl an. Popular sein hieß, sich mit einem Programm an die Volksversammlung zu wenden, mit dem man signalisierte, dass man die Nöte und Beschwernisse der einfachen Leute ernst nahm. In seiner Bewerbungsrede schürt Catilina gezielt den Sozialneid auf die Mitglieder des eigenen Standes und erklärt sich mit dem gemeinen Mann solidarisch. Denn seit der Staat unter die Gewalt und Rechtsprechung einer kleinen Clique mächtiger Männer geraten ist, sind Könige und Fürsten ihnen tributpflichtig, Völker und Länder zahlen Steuern. Der Rest von uns, eifrig, fähig, ob berühmt oder unbekannt, ist zur breiten Masse geworden, ohne Ansehen, ohne Autorität, und denen dienstbar, die uns in einem freien Gemeinwesen fürchten müssten. Wacht also auf! Hier vor euren Augen liegt die Freiheit, nach der ihr euch immer gesehnt habt, dazu Reichtümer, Ehre und Ruhm. Fortuna hält all diese Dinge als Preis für den Sieger bereit. Mit diesen Worten lässt der Geschichtsschreiber Sallust, Verfasser einer Monographie über die catilinarische Verschwörung, selbst Zeitzeuge der Ereignisse, politisch aktiv und später Parteigänger Caesars, seinen Catilina die Volksmassen zum Bürgerkrieg anstacheln. In den Komitien fallen solche Worte auf fruchtbaren Boden, doch fragen einige, was Catilina denn konkret vorhabe. Der lässt sich nicht lange bitten. Schuldentilgung, Ächtung der Reichen, Ämter, Beute und all das, was der Sieg und das Begehren der Sieger bringt, verspricht er der Menge, die ihm gebannt lauscht. Dass dieses Programm bei Catilinas Kollegen im Senat nicht auf Beifall stößt, bedarf kaum einer Erläuterung. Die konservative Mehrheit in dem erlauchten Gremium verständigt sich daher auf Cicero als ihren Kandidaten. Die Caecilii Metelli, die Hortensii Hortali, die Licinii Luculii und die Aquilii Glabrionis, kurz die Reichen und Mächtigen, scharen sich um den sozialen Aufsteiger Cicero, den Homo Novus, der als erster aus seiner Familie überhaupt die senatorische Laufbahn eingeschlagen und auf den harten Bänken in der Kurie Platz genommen hat. Sie sprechen mit ihren Freunden, die bestellen ihre Klienten zu sich und schwören sie auf Cicero ein, dessen phänomenale Redegabe den Rest besorgt. Zwar verbündet sich Catilina mit seinem Mitbewerber Antonius Hybrida, doch geht, als am Ende die Stimmen ausgezählt werden, Cicero als erster über die Ziellinie. Zweiter ist Hybrida, und Catilina geht leer aus. Um Catilinas Erbitterung ermessen zu können, muss man sich vorstellen, was es für einen Patrizier von altem Adel bedeutete, gegen einen Newcomer wie Cicero den Kürzeren zu ziehen. Zu allem Unglück wurden jetzt auch noch alte Leichen in Catilinas Keller exhumiert. Man klagte ihn wegen Mordes an seinem Schwager und wegen weiterer Vergehen an. Zwar wurde er abermals freigesprochen, doch nagten die Prozesse zusätzlich an seiner Reputation, an seinem Vermögen und an seinem Ehrgefühl. Spätestens jetzt war für den ehrgeizigen Sprössling, der Gens Sergia, klar, dass er sein Ziel mit legalen Mitteln nicht würde erreichen können. Den Gipfel seiner Popularität hatte er bereits überschritten, der Bruch mit den Exponenten der konservativen Senatsmehrheit ließ sich schon lange nicht mehr kitten. Catilina suchte also den Schulterschluss mit Gleichgesinnten und wurde auch rasch fündig. Viele, allzu viele Politiker mit Ambitionen hatten im unbarmherzigen, hochkompetitiven System der aristokratischen Republik, die Rom im ersten Jahrhundert vor Christus war, begreifen müssen, dass ihre Karriere in eine Sackgasse geraten war. Publius Autronius Petus, einer der beiden Gewählten, dann aber wegen Bestechung disqualifizierten Konsuln des Jahres 65, war aus dem Senat ausgeschlossen worden und jetzt ein unzufriedener, grantelnder Privatmann. Publius Cornelius Lentulus Sura hatte 71 den Konsulat bekleidet und war nur ein Jahr später wegen seines unsoliden Lebenswandels ebenfalls in hohem Bogen aus dem Senat geflogen. Gaius Cornelius Cethegus, ein noch jüngerer Senator, hatte sich bereits früh Catilina angeschlossen und war von Anfang an in die Verschwörung verstrickt. Lucius Cassius Longinus war 66 Prätor gewesen. Quintus Curius hatte sich 64 um den Konsulat beworben, war aber gescheitert und aus dem Senat verstoßen worden. Ferner beteiligten sich unter den Senatoren Publius und Servius Cornelius Sulla, Lucius Vaguntius, Quintus Annius, Marcus Porcius Laeca und Lucius Bestia. Mit von der Partie waren auch etliche Ritter und einige Offiziere, die glaubten, es könne sich für sie auszahlen, bei dem Umsturzversuch mitzumachen. Selbst Frauen, etwa die ebenso schöne wie begabte Sempronia, gehörten zum Kreis um Catilina. Sie hatte sich, wie Sallust uns mitteilt, durch ihren üppigen Lebensstil in eine finanzielle Zwangslage manövriert und schon viele Untaten mit dem Mut eines Mannes begangen. Jetzt hoffte sie, sich an der Seite Catilinas finanziell sanieren zu können. Wie groß die Schar der Mitwisser war, lässt sich kaum sicher ermessen, sie dürfte aber wesentlich größer gewesen sein, als die uns bekannten Namen vermuten lassen. Folgen wir Sallusts Darstellung, dann hatte sich Catilina bereits um den 1. Juni 64 vor Christus, also vor den Konsulwahlen für das folgende Jahr, an einzelne Männer gewandt, von denen er wusste, dass sie mit den Verhältnissen unzufrieden waren. Etwas später, also wohl im Sommer, versammelte Catilina dann seine Anhängerschaft um sich und führte sich auf wie ein Feldherr, der eine Armee zur Schlacht aufstellt. Catilina nahm seinen Gefolgsleuten einen feierlichen Eid auf das gemeinsame Ziel ab, den die Verschwörer besiegelten, indem sie einen Kelch mit einem Gemisch aus Menschenblut und Wein herumreichten. Quousque tandem, Catilina. Wie lange noch, Catilina? Quousque tandem, Catilina, willst du unsere Geduld strapazieren? Fragt Cicero gleich zu Beginn seiner ersten Rede gegen Catilina. Es sollten ihrer insgesamt 4 werden. Der Konsul hat für den 8. November 63 vor Christus in aller Eile den Senat zu einer Sitzung im Jupiter-Stator-Tempel einberufen, nachdem der Plan der Verschwörer aufgeflogen ist, die Konsuln Cicero und Hybrida am Morgen des Vortages aus dem Weg zu räumen. Das vereitelte Komplott ist der bisherige Höhepunkt der Krise, die mit der Verschwörung im Sommer ihren Anfang genommen hat. Der Klimax Anfang November 63 war eine rasante Eskalation der Lage vorausgegangen. Begonnen hatte alles im Juli desselben Jahres damit, dass Catilina bei der Konsulwahl abermals durchgefallen war. Kurz darauf sandte er ihm vertraute Offiziere in die verschiedenen Regionen Italiens, um dort Armeen auszuheben. Der Erfolg dieses Unternehmens war durchwachsen, doch Gaius Manlius, einem Catilina gut bekannten Centurio aus Sullas Heer, gelang es in Etrurien und in der Poebene eine große Anzahl von Veteranen für die Sache der Verschwörer zu gewinnen. Die Armeen sollten, so lautete der Plan, sternförmig auf Rom marschieren und dort am 27. Oktober zusammentreffen. In der Hauptstadt sollten Brände gelegt und am folgenden Tag sämtliche Politiker der Gegenpartei ermordet werden. Wenige Tage vor diesem Termin, am 20. Oktober, fanden etliche führende Senatoren, darunter der Milliardär Marcus Crassus, ein Schreiben Catilinas in ihrem Briefkasten, das sie über den Putsch informierte. Für ihre Sicherheit könne nicht garantiert werden, sie seien deshalb gut beraten, die Hauptstadt zu verlassen. Crassus setzte pflichtgemäß die Konsuln über den Inhalt in Kenntnis und Cicero ließ den Senat den Staatsnotstand verhängen, das Senatus Consultum Ultimum, das die Konsuln dazu ermächtigte, alles zu tun, um Schaden von der Republik abzuwenden. Videant consules, nequit res publica detrimenti capiat. Cicero beauftragte Quintus Caecilius Metellus Celer, den Statthalter der Provinz Gallia Cisalpina, die Revolte in Etrurien niederzuschlagen. Der Konsul selbst widmete sich der Lage in Rom. Catilina und seinen Mitverschworenen war klar, dass angesichts des Bekanntwerdens ihrer Pläne der Staatsstreich am 27. Oktober keine Aussicht auf Erfolg hatte. Deshalb bliesen sie ihn ab und unternahmen vorerst nichts. Weil der 27. also in Rom ereignislos verlief, geriet Cicero unter Verdacht, die Bedrohungslage erfunden zu haben, um unter dem Vorwand des Staatsnotstands seine Gegner ausschalten zu können. Doch schon am nächsten Tag drangen Nachrichten in die Hauptstadt, überall im Umland würden Truppen zusammengezogen. Manlius hatte sich inzwischen offen gegen die Konsuln gestellt, Etrurien befand sich in Aufruhr. Am 1. November scheiterte der Versuch der Aufständischen, die Stadt Praeneste rund 25 Kilometer östlich von Rom in ihre Gewalt zu bringen. Wenige Tage später reichte Ciceros Bundesgenosse Lucius Aemilius Lepidus Paulus gegen Catilina Klage aufgrund der Lex Plautia Divi von 89 vor Christus ein, die politische Gewalt unter Strafe stellte. Am 6. November trafen die Verschwörer im Haus des Marcus Porcius Laeca zusammen. Man kam überein, der Ritter Gaius Cornelius und der Senator Lucius Vargunteius sollten Cicero am folgenden Morgen ermorden. Dazu war vorgesehen, dass sie ihm mit einer Schar Bewaffneter einen Hausbesuch abstatteten. Nach vollbrachter Tat sollte Catilina Rom verlassen, um das Heer für einen Marsch auf Rom vorzubereiten. Dieser Plan wurde durch Fulvia, die aus bester Familie stammende Geliebte des Quintus Curius, an Cicero verraten. In den Quellen besteht Uneinigkeit darüber, ob Fulvia auf eigene Faust handelte oder ob Curius im letzten Moment kalte Füße bekam und deshalb den Konsul warnte. Jedenfalls ist Cicero bestens vorbereitet und kann den Mordplan durchkreuzen. Einen Tag später hält der Konsul seine denkwürdige erste Rede gegen Catilina im Senat. Der Angesprochene ist bei der Sitzung selbst zugegen, was viele seiner Gegner nicht nur überrascht, sondern auch in Wut versetzt. Wie in einer Gerichtsrede hält Cicero dem Missetäter sein Sündenregister vor und berichtet detailliert, wie das Komplott aufgedeckt worden ist. Cicero trumpft mit allen Finessen des gewieften Rhetorikers auf, und so ist diese, in der überlieferten Fassung vermutlich wörtlich wiedergegebene Rede, gespickt mit eingängigen Zitaten, die in keiner Sammlung geflügelter Worte fehlen dürfen. O Zeiten, o Sitten, o Tempora, o Mores, oder indem sie schweigen, rufen sie laut, cum tacent clamant. Obwohl Cicero minutiös darlegt, was sich Catilina hat zu Schulden kommen lassen, lässt er ihn nicht verhaften. Wie ein weißer Elefant in der Mitte der Rede steht das Senatus consultum ultimum, das den Konsul Cicero zu diesem Schritt ermächtigen würde, ja sogar dazu, Catilina auf der Stelle töten zu lassen. Dass Cicero von dieser Vollmacht keinen Gebrauch macht, zeigt, wie wenig sicher er sich seiner Sache ist. Noch hat Catilina etliche Anhänger in der Stadt, noch sind viele von seiner Schuld nicht überzeugt. Mehrfach legt Cicero deshalb Catilina die Flucht aus Rom nahe. Catilina versucht noch, Cicero zu antworten, wird aber von den Senatoren niedergebrüllt. Tatsächlich setzt sich Catilina unmittelbar im Anschluss an die Senatssitzung nach Etrurien zu seinen Truppen ab und verteilt Waffen an die lokale Bevölkerung. Während mehrere seiner Anhänger ihn begleiten, bleibt ein Teil der Verschwörer in Rom. Catilina zu seinem Heer entkommen zu lassen, entpuppt sich als genialer Schachzug Ciceros, denn nun ist seine Schuld zweifelsfrei erwiesen. Am 9. November hält Cicero vor dem römischen Volk seine zweite Rede gegen Catilina. Er wertet dessen Flucht als wichtigen Zwischenerfolg und rechtfertigt seine Maßnahmen. Wenige Tage später erklärt der Senat Catilina und den das Heer in Etrurien befehligenden Manlius zu Staatsfeinden, hostes publici. Bis Ende November haben die Konsuln die Lage in Italien weitgehend unter Kontrolle. Nur in Etrurien können sich die Aufständischen behaupten. Dort, in Fiesole, hat Catilina sein Hauptquartier aufgeschlagen, dort steht seine Armee. Weil die Lage der Verschwörer zunehmend kritisch wird, nehmen sie Kontakt zum keltischen, mit Rom befreundeten Stamm der Allobroger auf, deren Gesandtschaft sich gerade in Rom befindet. Die Allobroger gehen zum Schein auf das Bündnisangebot Catilinas ein, setzen sich aber am 2. Dezember mit Cicero in Verbindung und informieren ihn über die Verhandlungen. Cicero kann die Allobroger dazu bewegen, weiter mitzuspielen und sich von den Verschwörern in der Stadt deren Pläne schriftlich ausfertigen zu lassen. Eine Gesandtschaft mit den Allobrogern wird noch am selben Abend mit verschlüsselten, von Lentulus verfassten Briefen zu Catilina geschickt, aber von loyalen Truppen der Republik an der Milvischen Brücke im Norden Roms abgefangen. Am nächsten Tag erhält Cicero die Briefe, lässt die in Rom verbliebenen Verschwörer, darunter Lentulus und Cethegus, verhaften und vor den Senat bringen, der sich im Concordia-Tempel auf dem Forum zusammengefunden hat. Vor dem versammelten Volk hält Cicero seine dritte Rede gegen Catilina und nimmt Ovationen entgegen. Am 5. Dezember kommt der Senat erneut zusammen und verhandelt über das Strafmaß für die Verschwörer. Einzig Caesar warnt vor der Todesstrafe, weil er das Senatus consultum ultimum für eine fragwürdige Legitimationsgrundlage hält. Schließlich, so Caesar, stehe jedem römischen Bürger bei drohender Todesstrafe das Recht zu, sich direkt an das Volk zu wenden. Die große Mehrheit der Senatoren teilt diese Bedenken nicht und schließt sich Cicero an, der in seiner vierten Rede gegen Catilina, vom jüngeren Cato unterstützt, energisch die Todesstrafe für die Delinquenten fordert, schon um Catilina von seinem noch immer befürchteten Marsch auf Rom abzuhalten. Die verhafteten Verschwörer werden noch am selben Tag hingerichtet. Kaum dringen die Nachrichten vom Zusammenbruch der Verschwörung in Rom nach Etrurien, beginnt Catilinas Heer sich aufzulösen. Zwar gelingt es ihm, den zu seiner Bekämpfung vom Senat entsandten Proprätor Quintus Metellus Keler noch eine Weile hinzuhalten, doch kann Keler ihm den Fluchtweg nach Gallien versperren. Anfang Januar unterliegt Catilina einem zweiten, von Ciceros Kollegen Hybrida befehligten und weit überlegenen Heer bei Pistoia, und findet in der Schlacht den Tod. Cicero war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr Konsul. Er hatte am 1. Januar 62 das Amt an seine Nachfolger übergeben, wie das Gesetz es befahl. Auf seine Leistung, Rom gegen Catilinas Staatsstreich verteidigt zu haben, war der soziale Aufsteiger, den Roms große Familien nie ganz als einen der ihren akzeptierten, zeitlebens stolz, und das mit Recht. Sogar ein Epos verfasste das literarische Multitalent Cicero über das Jahr, das den Höhepunkt seines politischen Lebens markierte. De Consulatu Suo. Über sein Konsulat war das Werk betitelt, von dem Philologen heute glauben, dass glücklicherweise nur einige wenige Verse den Fairnessen der Überlieferung entgangen sind. O fortunatam natam me consule Romam, lautet einer davon. O wie glücklich bist du, Rom, dadurch, dass ich Konsul bin. Auf lange Sicht sollte ohnehin nicht Cicero recht behalten, sondern Caesar mit seiner Skepsis. Dass er auf der Grundlage des Senatus Consultum Ultimum kurzen Prozess mit römischen Bürgern gemacht hatte, erwies sich für Cicero als politischer Boomerang. Der Mann, den man 5 Jahre zuvor noch bejubelt hatte, wurde 58 durch ein Gesetz des Volkstribunen Publius Clodius in die Verbannung getrieben. 1 Jahr verbrachte er in Griechenland, bis sein Bundesgenosse Milo ihm die Rückkehr ermöglichte. Ohnehin war der Ex-Konsul politisch längst kaltgestellt. Der kommende Mann in Rom war just jener Caesar, der gegen die Hinrichtung der Catilinarier opponiert hatte. Er verbündete sich im Jahr 60 vor Christus mit Crassus, dem reichsten Mann Roms, und Pompeius, seinem größten Kriegshelden, zu einem Machtkartell, dem ersten Triumvirat, das für rund 1 Jahrzehnt Roms inoffizielle Regierung bildete. Crassus ließ sein Leben 53 vor Christus in einem schlecht vorbereiteten Krieg gegen die Parther, mit Pompeius überwarf sich Caesar im Januar 49. Iden des März. Der Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der beiden großen Männer bahnte Caesars Alleinherrschaft den Weg, die er 46 vor Christus in die staatsrechtlich nicht unproblematische Konstruktion der Diktatur goss. Die Diktatur war ein eigentlich längst in Vergessenheit geratenes Amt, ein Anachronismus, den schon Sulla erfolglos versucht hatte zu reanimieren. Jetzt stand sie sinnbildlich dafür, dass Caesar alle Rivalen erfolgreich aus dem Feld geschlagen hatte, aber nicht recht wusste, was er mit der Macht anfangen sollte, die jetzt er allein in Händen hielt. Dort, wo Caesars Diktatur wurzelte, klaffte in der Verfassung der Römischen Republik eine gähnende Lücke, und das mit gutem Grund. Nach dem Sturz des letzten Königs und der Errichtung der Republik Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus hatte sich den Römern eine tiefe Abneigung gegen jede monarchische Regierungsform eingebrannt. Stattdessen hatte eine Führungsschicht, die Nobilität, das Ruder übernommen, die zwar nach außen geschlossen wirkte und auch nur ungern Aufsteiger, homines novi, wie Cicero in ihren Kreis vorließ, nach innen aber eine rigorose Wettbewerbsethik zelebrierte. Jene, die nobile genere nati waren, aus Familien stammend, die mindestens einen Konsul hervorgebracht hatten, bildeten eine Elite, in der konsequent Leistung mit Ehre vergolten wurde. Gradmesser für Ehre waren die Magistraturen, honores, also eigentlich Ehrenämter, auf deren Treppe erfolgreiche Politiker Stufe um Stufe bis zum Konsulat erklommen. Die größte Ehre war es, als Inhaber eines Imperium große Heere gegen auswärtige Gegner zu führen. Ein Imperium besaßen nur die höchsten Magistrate, Konsuln und Prätoren sowie Prokonsuln und Proprätoren. Letztere waren Magistrate, deren Imperium vom Senat verlängert worden war. Einem Imperium verdankte Pompeius 67 vor Christus das Kommando gegen die Piraten, die das Mittelmeer unsicher machten, und dann 64 vor Christus gegen Mithradates von Pontos, Caesar gegen die keltischen Stämme im Gallischen Krieg zwischen 58 und 50, sowie Crassus gegen die Parther im fatalen Krieg des Jahres 53 vor Christus. Mit dem Triumvirat, spätestens aber seit Caesars Sieg über Pompeius 48, waren solche, die Nobilität geradezu definierenden Bewährungsmöglichkeiten nur mehr eingeschränkt vorhanden. Gewiss, man konnte sozusagen auf Caesars Ticket Karriere machen, sich wie Marcus Antonius dem Diktator unentbehrlich erweisen und als Stellvertreter empfehlen. Für Opportunisten war der Tisch reich gedeckt. Caesar gab sogar seinen Gegnern großzügig Pardon. Wer sich ihm unterwarf, wie es der Pompeius zuneigende Cicero tat und Marcus Junius Brutus, dessen Mutter Caesars Geliebte gewesen war, dem war die milde Clementia Caesars sicher.